Musikalisch gesehen gelang in den Jahren der Weimarer Republik so einiges. Was für eine kreative und experimentierfreudige Zeit. Nehmen Sie nur mal die Dreigoschenoper. Ein bisschen Bänkelgesang und ein bisschen Jazz. Ein bisschen Moritat und ein bisschen Chanson. Und das alles immer pfiffiger und schräger, als man es erwartet. Ein großes Vergnügen für so ziemlich alle Sinne und für den Kopf auch. Wenn die Rede von den goldenen 20er Jahren berechtigt ist, dann auf jeden Fall mit Blick auf das Musiktheater. Da ging vieles. Gerade im Übergang von strenger Form zu wüstem Spiel, vom hohen Ton der Oper zum saloppen Bonmot. Und fast immer mit einem fetten Akzent darauf, dass es auch Spaß machen muss. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten fand diese Blüte ein jähes Ende. Viele Akteurinnen und Akteure kamen in Lagern zu Tode. Einige konnten fliehen, andere haben sich in andere Berufe zurückgezogen und zu überleben versucht. Von dieser kulturellen Vernichtung hat Deutschland sich als Standort für internationale, innovative Musikkultur jahrzehntelang nicht erholt. Aber an die Traditionslinie aus den Weimarer Jahren hat in jüngster Zeit die Komische Oper in Berlin mit großem Erfolg angeknüpft und etwa Oskar Strauß oder Paul Abraham wiederentdeckt. Hören Sie Große Oper auf dem Vulkan. Hören Sie Die lange Nacht über das Musiktheater in der Weimarer Republik von Robert Sollig. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Lange Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die Treuhand. Das ist gewissermaßen unser Beitrag zum 9. November. Die Treuhand ist das Symbol für einen Wirtschaftszusammenbruch, für eine Wirtschaftsabwicklung gigantischen Ausmaßes. Mehrere Millionen Menschen haben dabei ihre Arbeit verloren und eine biografische Zäsur beschert bekommen, von der sich zu erholen nicht für alle möglich war. Es lohnt sich, sich das genauer vor Augen zu führen. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören. In der DLF-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Die erfolgreichste Oper der Weimarer Republik war gar keine. Zwar führt die Drei-Groschen-Oper von Kurt Weill, Bertolt Brecht und Elisabeth Hauptmann diese Gattungsbezeichnung sogar im Namen. Sie beginnt auch mit einem kleinen Orchestervorspiel, verfügt über altertümliche Choräle und schließt mit einem echt opernhaft unwirklichen Happy End. Aber bei ihrer Uraufführung 1928 in Berlin wurde nur eine Hauptrolle mit einer ausgebildeten Opernsängerin besetzt. Ihre umgehende Popularität verdankte die Drei-Groschen-Oper der Eingängigkeit ihrer strophisch komponierten Songs. Und auch die Rollen des Personals nahmen sich alles andere als im landläufigen Sinne opernhaft aus. Abgesehen von einem korrupten Polizeipräsidenten waren es Bettler, Groß- und Kleinkriminelle, Huren und sonstige Halbweltfiguren, die hier die Bühne bevölkerten und Fragen der Moral besangen. Ein Szenario, das nur wenige Jahre zuvor in deutschen Kunsttempeln kaum vorstellbar gewesen wäre. In den aufgewühlten Jahren der Weimarer Republik, in denen überkommene Ordnungen in allen Lebensbereichen zur Disposition gestellt wurden, und man mit neuen Formen lustvoll experimentierte, traf es jedoch einen Nerv und bescherte dem Theater am Schiffbauerdamm einen gigantischen Erfolg. Der renommierte Theaterkritiker Herbert Ehring schrieb im Berliner Börsenkurier von einem Triumph der offenen Form. Was Brecht als Bearbeiter, was Weill als Komponist in diesem leichten Nebenwerk geleistet haben, Das ist zugleich die Überwindung der Revue zu einer neuen Gattung und die Verschmelzung von Elementen des Varietés zu einem lebendigen theatralischen Ausdruck. Sentimentaler Kitsch und Räuberromantik, der Kampf einer Bettlerbande gegen eine Einbrecherbande, alles dient nur einer neuen, allen Möglichkeiten, allen Inhalten offenen Form. Vielleicht lädt man der Drei-Groschen-Oper zu viel auf, wenn man sie, wie diese Deutung nahelegt, zur Synthese aller künstlerischen Widersprüche ihrer Zeit erklärt. Auf jeden Fall war sie ein lebhaftes Spiegelbild dieser Zeit voller Widersprüche. Widersprüche, die sich auch in einem einzigartig vielfältigen, aufreibend innovativen Musiktheater abbildeten. Die folgende lange Nacht über dieses Musiktheater im Berlin der Weimarer Republik wird entsprechend nicht allein bei den Opernbühnen der Stadt verweilen. Sie wird auch ihre Operettentheater und Revuepaläste aufsuchen, die Stars der Szenen treffen, sowie von den sich rasant entwickelnden Medien in der Metropole Berlin berichten. Und sie wird von der Geschichte in ihren Brüchen und Umbrüchen erzählen. Denn eines tat die Zeit in den Jahren der Weimarer Republik definitiv nie: stillstehen. Bevor die Deutschen sich zu einer Revolution aufraffen, soll Lenin einst geätzt haben, kaufen sie sich, um einen Bahnhof zu erstürmen, erstmal eine Bahnsteigkarte. Im November 1918 wurde er jedoch eines Besseren belehrt. In Anbetracht der aussichtslosen Weltkriegslage meuterten die Matrosen der Marine in Kiel und binnen weniger Stunden griff der Aufstand auf das ganze Land über. Nach nur 6 Tagen dankte Kaiser Wilhelm II. In Berlin ab. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann rief gegen Mittag vom Balkon des Reichstages die Republik aus, der Kommunist Karl Liebknecht wenig später am Stadtschloss die Räterepublik. Monatelange, Anfang 1919 im Spartakusaufstand kulminierende Kämpfe zwischen den Lagern waren die Folge. Die politischen Umwälzungen zogen auch für den Kulturbereich einschneidende Veränderungen nach sich. Der Spielbetrieb konnte bereits nach wenigen Tagen wieder aufgenommen werden. Der politisch-gesellschaftliche Umbruch, den die Weimarer Verfassung bedeutete, warf jedoch existenzielle, kulturpolitische und strukturelle Fragen für die Zukunft auf. Bei den Theatern in Deutschland handelte es sich bis dato weitgehend um höfische Kunsttempel, die von Fürstenhand gegründet worden waren und auch in der Kaiserzeit Land auf, Land ab das Repräsentationsbedürfnis der jeweiligen Herrscherhäuser bedienten. Entsprechend auskömmlich waren sie finanziert und politisch nie in Frage gestellt. Aber welchen Wert hatte diese hochkulturelle Erbmasse für den neuen Souverän, von dem laut Weimarer Reichsverfassung alle Macht ausging? Für das Volk. Für republikanische Kulturfinanzierung gab es keine Blaupause. Was es allerdings gab, waren etliche, vor allem sozialdemokratische Politiker, die gerade im Theater ein großes Potenzial als demokratische Bildungseinrichtung erblickten und die Hoftheater deshalb als Staatstheater, von der öffentlichen Hand finanziert, weiterführen wollten. Zentrale Figuren im Land Preußen waren dabei Kultusminister Karl Heinrich Becker sowie vor allem der im Ministerium mit den Fragen von Musik und Theater befasste Referent der Kunstabteilung Leo Kestenberg. Dass diese es mit ihren Plänen einer Demokratisierung auch der Kultur ernst meinten, dürfte der Belegschaft der eben noch als Hofoper zu den Krongütern gehörenden preußischen Staatsoper spätestens im Sommer 1919 bewusst geworden sein. Statt einfach eine neue Leitung vorgesetzt zu bekommen, waren sie in einem einmaligen Akt aufgefordert, zusammenzutreten und über ihren künftigen Intendanten selbst abzustimmen. Erbaut war der Palast nach Brunelleschis Plänen, mit Fresken ausgeschmückt in Ghirlandaios Art, und ausgestattet mit erlesener Pracht. Giuliano Pazzi ließ das Haus sich schaffen, doch lange blieb es nicht in seiner Hand. Es wohnte da ein Bardi, dann ein Spini, bis es ein reicher Handelsherr stand. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass mit dem heute weitgehend vergessenen neuromantischen Komponisten Max von Schillings ein äußerst konservativer und republikfeindlicher Vertreter seiner Zunft als Sieger aus diesem Prozedere hervorging. Den Ausschlag für seine Wahl an die Spitze der Staatsoper, so munkelte man, könnten freilich weniger künstlerische oder gar politische Gründe gegeben haben als die Fürsprache seiner geliebten und späteren Ehefrau Barbara Kemp. Als eine der führenden Heroinen des Hauses soll sie im Personalausschuss eifrig für ihn getrommelt haben. Ganz so heiß gegessen wie gekocht wurde freilich auch im damaligen Kulturbetrieb nicht. Von Schillings war als neuer Intendant Pragmatiker genug, den erfolgreichen Kollegen auch weiter einzubinden und zugleich den Bedürfnissen der neuen Zeit Rechnung zu tragen. In dezent moderner Ausstattung feierte Strauss neuester Wurf, Die Frau ohne Schatten, im April 1920 Berlin-Premiere und wurde, unter anderem mit Barbara Kemp in der Rolle der Färberin, zu einem der ersten großen Erfolge seiner Amtszeit. Nun will ich durch mich strecken die Hände, blitzende Augen, kindische Münder und dieser Schwelle in der heiligen Kraft. Wie konnte man dem demokratischen Volksbildungsauftrag genügen und die Hochkultur für breitere Publikumsschichten öffnen? Trotz schwierigster ökonomischer Verhältnisse setzte Berlin in dieser Frage nicht nur auf Bestandssicherung, sondern konnte Anfang der 20er Jahre sogar die Neugründung eines weiteren Opernhauses feiern. Das Theater des Westens, unweit vom Bahnhof Zoo in Charlottenburg gelegen, war bislang ein privat geführtes Operettentheater gewesen. Seit 1922 residierte in seinen Räumen jedoch die gemeinnützige Aktiengesellschaft Große Volksoper. Nach dem Vorbild gleichnamiger Institute in anderen europäischen Metropolen wollte man hier durch moderate Preise und einen populäreren Spielplan Schwellenangst abbauen und gleichwohl anspruchsvolles Musiktheater anbieten. Neben Webers Freischütz, der den Auftakt machte, Mozart oder Wagner, wagte man sich hier durchaus mutig von Beginn an auch an abseitigeres Repertoire, wie etwa Camille Saint-Saëns lang nicht mehr gespieltes Samson und Dalila, und geriet damit prompt in politische Turbulenzen. Nachdem die Franzosen Anfang 1923 wegen ausgebliebener deutscher Kriegsreparationszahlungen das Ruhrgebiet besetzten, galten Werke französischer Komponisten plötzlich als nicht mehr opportun und Samson und Dalila verschwand für einige Zeit im Fundus. Die letztlich nicht rentable und deshalb nur kurzlebige Volksoper war dabei nicht die einzige Musiktheaterspielstätte im wohlhabenden Westen der Stadt. Gar nicht weit von der Kantstraße verfügte Berlin seit 1920 gar noch über ein drittes Opernhaus. Genau genommen war das Deutsche Opernhaus an der Bismarckstraße, die Vorgängerinstitution der heutigen Deutschen Oper, bereits kurz vor dem Ersten Weltkrieg eröffnet worden. Zu einer Berliner Institution wurde es nominell jedoch erst mit dem Groß-Berlin-Gesetz von 1920, das die deutsche Hauptstadt mit ihren diversen, mit ihr längst zusammengewachsenen Vorstädten administrativ vereinigte und in diesem Zuge auch das vormals eigenständige Charlottenburg zu einem Berliner Bezirk machte. In der einst stolzen und reichen Bürgerstadt Charlottenburg stieß dies mitnichten auf ungeteilte Zustimmung. Von jeher hatte man sich hier eher in Konkurrenz zur benachbarten Reichshauptstadt gesehen und nicht zuletzt aus diesem Antrieb heraus auch der dortigen Hofoper eine Bürgeroper entgegengesetzt. Einige künstlerische Highlights, wie etwa die Werke von Richard Strauss, durften hier nicht gezeigt werden, weil die Staatsoper auch noch in der Weimarer Zeit über Exklusivrechte verfügte. Aber aus dieser Not machte man eine Tugend und kümmerte sich stattdessen um das Werk anderer zeitgenössischer Komponisten. Wie etwa von Strauss altem Rivalen Eugène d'Albert, dessen Tote Augen, im Hintergrund zu hören, hier jahrelang sehr erfolgreich liefen. Eine große Abonnentenschaft und ein ausgeklügeltes Stammsitzmietensystem, mit dem es besonders enthusiastische Charlottenburger Opernaficionados auf bis zu 44 Vorstellungen pro Spielzeit schaffen konnten, bildeten das Rückgrat für das Überleben dieser Bürgeroper. Denn die Zeiten blieben politisch aufreibend und auch ökonomisch instabil. Nach der Niederschlagung des Spartakusaufstands im Winter 1919 geriet die junge Republik zunehmend vor allem von rechts unter Beschuss. Auf den Kapp-Putsch von 1920 folgte eine mehrjährige Welle von Attentaten auf Exponenten der Republik, wie die Minister Erzberger und Rathenau, die das Land schwer erschütterten. Bereits seit den Reichstagswahlen vom 6. Juni 1920 hatten die sogenannten Weimarer Parteien SPD, Zentrum und DDP ihre Mehrheit verloren. Kaum zu stemmende Reparationszahlungen, die französisch-belgische Ruhrbesetzung 1923 und eine immer rasanter voranschreitende Geldentwertung destabilisierten die junge Deutsche Republik überdies. Diese multiplen Krisen schlugen sich in den ersten Jahren der Republik entgegen der Legende von den durchgehend wilden und verruchten Zwanzigern in Berlin in einem sogar im Vergleich mit anderen deutschen Städten eher gemäßigt konservativen Programm nieder. An der Staatsoper setzte Max von Schillings auf die Hauptwerke des deutschen Repertoires. Demgegenüber sollte an Neuheiten nur das bedeutendste Richtunggebende gebracht, für dramatische Unterhaltungsmusik und für Experimente vorerst kein Raum geschaffen werden. Anders gesagt, wenn etwas auf die große Bühne der Staatsoper gelangen wollte, musste es sich in der Provinz bereits bewährt haben. Wichtige Uraufführungen sucht man in den Berliner Spielplänen der frühen Weimarer Jahre entsprechend weitgehend vergeblich. Immerhin gelangte gleich zu Beginn von Schillings Intendanz Hans Pfitzners heute noch gelegentlich gespielte Künstleroper Palestrina zur Berliner Erstaufführung. Und auch der bereits vor dem Krieg in Berlin ansässige italienische Komponist Ferruccio Busoni durfte sich mit seinen Kurzopern Arlecchino und Turandot einmal auf den Bühnen seiner Wahlheimat präsentieren. Glück auf zur Fahrt, zur Hochzeit und zur Kindtaufe. Ich hoffe, ihr versäumt nicht den Anstand, mich einzuladen. Und noch ein prominenter, aufstrebender Tonkünstler schaffte es in jenen Jahren endlich nach Berlin. Franz Schreker brachte es in den Nachkriegsjahren, kurzzeitig sogar vor Richard Strauss, zum meistgespielten zeitgenössischen Komponisten an deutschen Opernhäusern. Wie viele Künstlerpersönlichkeiten, denen wir im Verlauf dieser Sendung noch begegnen werden, hatte auch Schreker österreichische Wurzeln. Als Sohn eines böhmischen Hoffotografen, 1878 in Monaco geboren, studierte und lehrte er später in Wien. Seinen Durchbruch als Opernkomponist feierte er jedoch auf der Bühne einer deutschen Stadt, in Frankfurt am Main. Hier kamen seine drei ersten großen Erfolgsstücke zur Uraufführung, noch vor dem Ersten Weltkrieg 1912, Der ferne Klang. 1918 Die Gezeichneten, 1920 schließlich Der Schatzgräber. In Berlin kannte man Schreker bis dahin nur von vereinzelten Konzerten. Ministerialreferent Kestenberg jedoch hielt ihn für die Zukunftshoffnung der deutschen Musik und berief ihn in einer seiner ersten großen Personalentscheidungen 1920 als Professor an die Berliner Akademische Hochschule für Musik, die heutige Universität der Künste. Erst jetzt begannen sich auch die Berliner Opernhäuser für Schreker zu interessieren. An der Staatsoper gab man im Januar 1921, dirigiert von Fritz Stiedry, die Gezeichneten. Und selbst das wählerische Hauptstadtpublikum, lesen wir in der Berliner Börsenzeitung, hob den Daumen. Schreker wurde schon nach dem ersten Akt mit Stiedry und den Hauptdarstellern laut gerufen. Nach der Atelierszene war der Beifall noch allgemeiner und herzlicher, so dass man von einem Erfolge sprechen darf, dessen Dauerhaftigkeit sehr wahrscheinlich ist. Camilla Borg, Professorin für Musikwissenschaft an der Freien Universität Berlin, hat sich intensiv mit der Musik und dem Musiktheater der Weimarer Republik beschäftigt. Was war es Ihrer Meinung nach, dass Schrekers ferne Klänge für wenige Erfolgsjahre so heftig den Nerv der Zeit treffen ließen? Was dieses Stück so attraktiv macht, glaube ich, für diese Zeit, ist auf der einen Seite, dass es natürlich eine Musik ist, die vor allen Dingen durch ihre Art der Orchestrierung unglaublich suggestiv wirkt, die also völlig neue Klangpaletten auch eröffnet. Auf der anderen Seite, glaube ich, aber dramaturgisch sich von diesem wagnerischen Musiktheater ein Stück weit verabschiedet und neue Wege geht, aber gleichzeitig auch noch thematisch in so einer Künstlertradition, einem Künstlerdiskurs des 19. Jahrhunderts verhaftet ist, den aber mit psychologischen, psychoanalytischen Ideen in Verbindung bringt. Und das ist vielleicht eine Konstellation, die gerade so Ende des Ersten Weltkriegs und dann zu Beginn der 20er Jahre in dieser Übergangszeit das Opernpublikum unglaublich anspricht. Tatsächlich war das auch in Berlin der Fall. Der Schatzgräber, im Juli 1922 wieder an der Staatsoper herausgekommen, übertraf den Erfolg der Gezeichneten nochmal bei weitem und ließ den Musikschriftsteller und Kritiker Oskar Bie im Berliner Börsenkurier die Prognose wagen, dass der hiesige Erfolg der größte wird, den Schreker auf seinen fast 30 Schatzgräberbühnen erfahren hat. Es dauerte nicht lange, bis die Schreker, von Camilla Borg attestierte Janusköpfigkeit zwischen den Jahrhunderten und Stilmitteln auch von den Zeitgenossen wahrgenommen und zunehmend negativ ausgelegt wurde, worunter der hochsensible Schreker extrem litt. Widerstand gegen seine Person gab es zum einen schon früh von völkisch-nationalistischen Kräften, die sich unverhohlen daran störten, dass der Sohn eines konvertierten Juden als der Wagner-Nachfolger gefeiert wurde. Zum anderen formierten sich aber auch innerhalb der Avantgarde Gegenbewegungen, die Schreker aus den geschilderten Gründen allzu sehr in der Wagner-Nachfolge sahen und seine Nähe zu Impressionismus und Expressionismus für nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr modern erachteten. Auch diese Stimmen wurden immer lauter und fanden Gehör, letztlich sogar bei Schreker selbst. Camilla Borg. Und es ist eben interessant, dass natürlich Schreker auch weiterhin dann bemüht ist, auch mit diesen neuen Medien da sozusagen am Ball zu bleiben. Er schreibt dann auch eine Suite für Radio und so. Also es gibt diese Bemühungen und er sieht das ganz klar, was die wichtigen Richtungen sind, die die zeitgenössische Musik einschlägt. Aber tatsächlich mit seiner Musiksprache, die eben doch auch noch sehr stark in der Moderne um 1900 verwurzelt ist, gelingt es ihm dann einfach nicht mehr in dieser Form Erfolge zu haben. Das galt auch und gerade für Berlin, wo wichtige Kritiker von der BZ am Mittag oder von der Vossischen Zeitung ihm nie wirklich gewogen waren. 1932 bei der Uraufführung seiner letzten Oper »Der Schmied von Gent«, diesmal an der Städtischen Oper in Charlottenburg, rückte auch Oskar Bie im Berliner Börsenkurier von ihm ab und lobte nur die szenische Seite der Uraufführung. »Es ist ein gutes Zeichen für die Bühne und ihre Arbeit, weniger für das Werk und seine Qualität«, wenn die Inszenierung die Musik an Interesse schlägt. Zwar wollte Bie Schreker nicht das Bemühen absprechen, mit der Zeit zu gehen. Allein das Resultat überzeugte ihn und andere nicht. Gewiss, es ist nicht mehr der alte Rauschklang. Es ist alles härter und spitzer gesetzt. Weniger aus den Streichern als aus den Bläsern heraus. Aber es ist noch immer ein viel zu pathetisches Kleid, viel zu posiert, zu faltenreich, nicht durchsichtig genug für die reale Wirkung der Handlung, für die Kraft des Humors, für die Echtheit des Volkstümlichen. Alle Musik ist Verlegenheit eines Künstlers, der die alten Wege noch nicht ganz verlassen kann, die neuen noch nicht ganz beherrscht. Musik, die Verlegenheit ist, bei aller Meisterschaft des Satzes, gewinnt nicht, überzeugt nicht, läuft an uns vorbei. Franz Schreker, der vielleicht erste große Star des Weimarer Musiktheaters, er war in gewisser Weise auch der erste Stern, der im heißen Meinungskampf der Kritik wieder verglühte. Dass Zeitungen und Rezensenten über Karrieren entschieden, ist natürlich kein spezifisches Kennzeichen der Weimarer Jahre. Wohl macht sich in der Machtfülle der damaligen Hauptstadtpresse aber bemerkbar, dass die Tageszeitung seinerzeit in voller Blüte stand, als unangefochtenes gesellschaftliches Leitmedium fungierte. Allein in Berlin erschienen zeitweise über 100 Blätter, teils gleich mehrfach am Tag, und hielten das städtische Publikum mit druckfrischen Nachrichten morgens, mittags und abends, beinahe wie heutzutage das Internet, rund um die Uhr auf dem Laufenden. Was die Kulturberichterstattung, das Feuilleton, betraf, war die Tageszeitung freilich nicht nur Informationsmittel, sondern auch Kunstform. Ethel Matala de Mazza, Professorin für neuere deutsche Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin. Für die Weimarer Zeit ist aber, glaube ich, tatsächlich charakteristisch, und das betrifft dann mehr das Feuilleton, dass die Konkurrenz der Zeitungen auch die, wenn Sie so wollen, Erfindungslust der Redaktionen belebt. Ja, diese Stadt, die sich jetzt auch tatsächlich rasant verändert, ja, publizistisch in einer Weise zu begleiten, die ja der Zeitung auch Gelegenheit gibt, mit Genres zu spielen. Also man muss sich die Zeitungsseite der 20er Jahre vorstellen als eine zweigeteilte Seite, die oberen zwei Drittel vorbehalten der politischen Berichterstattung oder auch dem politischen Kommentar. Und das untere Drittel, also der Rede-Chaussee-Teil, sagt man auch, das Erdgeschoss, der Ort, wo das Feuilleton angesiedelt ist, das ist also erstmal vom Raum her knapper bemessen, aber dann auch mit der Einladung verbunden, gerade diese Trennung vom politischen Teil aktiv zu besetzen, um hier wirklich auch etwas anderes zum Tragen zu bringen. Und zwar nicht nur thematischer Art, sondern auch stilistischer Art. Das heißt, es ist eine gewisse Einladung, hier auch mit dem schreibenden Ich, das in der Zeitung sonst zurücktritt, hinter der Meldung vielfach auch gar nicht namentlich in Erscheinung tritt. Sie kennen das zum Teil heute noch, dass Zeitungsartikel mit Paraphen gezeichnet sind, sodass man allenfalls als regelmäßige Leserin, regelmäßiger Leser weiß, wer sich dahinter verbirgt. Im Feuilleton war das anders, da konnte man sich namentlich profilieren und konnte auch mit einem eigenen Stil auf sich aufmerksam machen. Bei allem Glanz der Tageszeitungen war es in den 20er Jahren dennoch so, dass gleichzeitig längst auch schon andere, technische Medien im Hintergrund mit den Hufen scharrten. Das gilt gerade im Bereich der Musik und des Musiktheaters, die in den 1920er Jahren tatsächlich schon lange im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit angekommen waren. Wer Oper hören wollte, musste dafür bereits seit einigen Jahrzehnten nicht mehr zwingend ein Opernhaus aufsuchen. Am Anfang dieser Entwicklung stand dabei, wie Camilla Borck erläutert, ein Medium, das man hier nicht unbedingt erwartet hätte. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie die Medien sozusagen das Hören verändert haben, dann beginnen diese Veränderungen nicht, wie man vielleicht denken könnte, erst mit dem Radio oder der Schallplatte, sondern eigentlich schon früher im 19. Jahrhundert, ab den 1870er Jahren mit der Einführung des Telefons. Große Städte wie München oder Berlin nutzten das Telefon eben auch zur Musikübertragung und vor allem zur Übertragung aus Opernhäusern. In Berlin war es beispielsweise so, dass die Urania, eine Institution, die es ja auch heute noch gibt, das war im 19. Jahrhundert ein Museum für Technik und Technologie, die versucht hat, den technologischen Fortschritt sozusagen einer breiten Masse zugänglich zu machen. Und in dieser Urania gab es zahlreiche Hörkabinen, in denen man Opernübertragungen über Telefon lauschen konnte. Also Leute konnten dorthin gehen und dann über Kopfhörer Opern hören, die Abend für Abend aus der Berliner Hofoper gesendet wurden. Es war dies eine Mühe, die in den 1920er Jahren auf sich zu nehmen nicht mehr nötig war. Von der immer größeren Verbreitung des Grammophons in Privathaushalten kündet nicht zuletzt die Tatsache, dass die Besprechungen neu erschienener Schallplatten sich in damaligen Tageszeitungen teilweise zu eigenen Rubriken auswuchsen. Aber nicht nur die Musikkonserve boomte. Weitere technische Fortschritte erlaubten es ab Mitte der 20er Jahre auch, im heimischen Wohnzimmer live am Theatergeschehen teilnehmen zu können. Als Experimente mit der Radiotechnik 1923/24 auch in Deutschland in einen regulären Rundfunkbetrieb übergingen, waren die Musik, das Theater und allen voran das Musiktheater dabei. Im Blick auf das Radio kann man sagen, dass die Oper eigentlich von Anfang an zum Zentrum des Radioprogramms gehörte. Seit das Radio als ziviles Medium entwickelt wurde, 1924, war die Oper ein ganz fester Bestandteil der Programmschienen, sei es als Übertragung aus dem Opernhaus oder eben als Sendespiel für das Radio. Leider ist von diesen Dokumenten nicht allzu viel erhalten, weil Radiosendungen in der allerersten Zeit nicht planmäßig archiviert worden sind. Zu den relativ wenigen Zeugnissen zählt der im Hintergrund zu hörende Mitschnitt einer Aufführung der Kabarettoper »Rufen Sie Herrn Plimm« von 1932 aus dem Kabarett der Komiker, das im Woga-Komplex am Leniner Platz, der heutigen Heimstätte der Schaubühne, damals ein sogenanntes Rauchtheater unterhielt. Text Kurt Robitschek und Marcellus Schiffer. Die Musik stammte aus der Feder des damals sehr beliebten russischstämmigen Komponisten Mischa Spoljanski. Tatsächlich boomte in Berlin seit den frühen 20er Jahren gerade die sogenannte leichte Muse, die abseits der subventionierten Opernhäuser kommerziell funktionieren musste. Von insgesamt 68 Privattheatern in Deutschland befanden sich Ende der Dekade mit 36 mehr als die Hälfte in Berlin. Eines dieser Privattheater, das seinerzeit Berühmtheit weit über die Grenzen Berlins hinaus erlangte und noch heute die Berlinerinnen und Berlin-Besucher unterhält, lohnt einen genaueren Blick. Der Admiralspalast. Dabei begleitet uns der Stadthistoriker Arne Krasting, der mit seiner Agentur Zeitreisen seit Jahren Führungen in die Berliner Vergangenheit anbietet. Umtost vom großstädtischen Straßenverkehr, den S-Bahnhof Friedrichstraße im Rücken und die imposante Fassade des Vordergebäudes vor Augen, kommt Arne Krasting sofort auf ein Alleinstellungsmerkmal zu sprechen, das dem Admiralspalast aus theaterhistorischer Perspektive zukommt. Wir stehen vor dem Gebäude im Grunde genommen, wie es damals ausgesehen hat. Und das ist damit eigentlich das einzige Vergnügungsetablissement Berlins aus dieser Zeit, was noch so erhalten geblieben ist, unterhalten in einer wirklichen Pracht. Also die Fassade lässt es erstmal gar nicht einen klassischen Theaterbau vermuten. Da muss man erstmal durch den Eingang in den Hinterhof und dann geht es ja zum Theater. Es ist eine Fassade mit viel Schmuck, mit vielen Reliefs, mit einem kleinen Goldmosaik, auf dem Admiralspalast steht. Und das Schöne ist, im ersten Stock um die Balkone sind so Figuren, die ein bisschen an Meerjungfrauen erinnern, also was Maritimes haben und die sich natürlich auf die Geschichte dieses Ortes als Bad oder als Sohlequelle beziehen. Ursprünglich war es sogar noch eine andere Flüssigkeit, die hier sprudelte. In den Admiralsgarten an der Stelle des heutigen Admiralspalastes zog es die Berlinerinnen und Berliner Mitte des 19. Jahrhunderts angeblich vor allem wegen des hier ausgeschenkten bayerischen Bieres. Als dann tatsächlich in den 1860er Jahren bei Bauarbeiten zufällig besagte Sohlequelle entdeckt wurde, musste der Biergarten dennoch dem Admiralsgartenbad weichen. Das wegen seiner Größe und Pracht, aber auch wegen seiner zentralen Lage und seines 24-Stunden-Betriebes die sonstigen städtischen Volksbäder schnell in den Schatten stellte. Der Bäderbetrieb überlebte auch den Abriss und Neubau des Gebäudes in der heutigen äußeren Form. Nur, dass die 1911 eröffnete Nachfolgeanlage darüber hinaus über diverse Cafés, eine Kegelbahn und ein Kino verfügte. Das spektakuläre Herzstück dieser frühen Multifunktionsarena war aber noch etwas anderes, was man heute noch erahnen kann. Wir sind hier gerade im Saal des Admiralspalastes. Es wird gerade aufgebaut, es ist ein bisschen Lärm im Hintergrund, in Action. Und wenn wir uns mal vorstellen, was hier war vor 110 Jahren, 1911, als das Gebäude eröffnet wurde, dann muss man sich vorstellen, die Ranganordnung war ähnlich gewesen. Es gab also zwei Ränge, zwei Galerien. Aber da, wo heute das Parkett ist und diese vielen Zuschauerplätze, da war eine Eisbahn gewesen. Das war gewissermaßen der Anfang in diesem Gebäude hier, eine Schlittschuhbahn. Denn Eislaufen war damals total en vogue in ganz Europa. Und es gab Eislauf-Revuen. Also im Grunde genommen sowas, was wir als Holiday on Ice kennen, war in der Kaiserzeit schon gang und gäbe und existierte hier bis 1920. Weshalb man die Eisbahn danach zurückbaute? Wahrscheinlich war ihr Betrieb zu teuer. Und man erkannte das ökonomische Potenzial, das sich aus dem daraus gewonnenen riesigen Zuschauerparkett ergab. Anfangs bestuhlte und bespielte man den Theatersaal nach dem Umbau noch, klassisch für Berlin, als Varieté. Mit losen Tischen und Stühlen, Zigarettenqualm und umherflitzenden Kellnern. Im Jahr 1923 indes übernahm ein Pächter den Admiralspalast, der noch größer dachte. Sein Name war Hermann Haller. Und das Genre, mit dem er hier an den Start ging, war die große Ausstattungsrevue. Ich bin die Marie von der Haller Revue. Im Tanzen bin ich ein Genie. Von mir stehen Artikel bei Motte und Scherl. Man hält mich sogar für ein Killer-Girl. Ich bin die Marie. Drunter und drüber lautete der Name der ersten dieser Shows, die dem Admiralspalast im Herbst 1923 sogleich einen Sensationserfolg verschaffte. Im Grunde passte das ganz gut, weil das war die Zeit in der Weimarer Republik, wo vieles drunter und drüber lief, kurz nach der Hyperinflation. Und darum geht es auch in diesem Stück. Es ist ein Stück, und das war typisch für die Revuen hier im Admiralspalast, dass man sich einmal auf die Zeit bezogen hat, sehr aktuell war, und auf Berlin, die Metropole Berlin und all das, was da passierte. Und so geht es in drunter und drüber tatsächlich auch um die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Es geht um Schiebertum, es geht um Kriminalität, es geht um Prostitution, es geht sogar um Kokainsucht, um Drogensucht. Die Nachbarschaft ist thematisiert, die Friedrichstraße mit ihrem Verkehrschaos. Insofern ist es ein wunderbares Abbild der Zeit und der Stadt Berlin. Und das ist etwas, was sich eigentlich so durchzieht durch die Revuen, die hier im Admiralspalast unter Hermann Haller geboten wurden. Immer wieder ein starker Berlin-Bezug. Großstädtische Themen, an die sich das Theater bislang weder in der Drastik noch in der Lässigkeit herangetraut hatte, stellt mit Sicherheit eine wesentliche Zutat des Erfolgsrezepts der Haller Revuen dar. Aufregend anders an dem, was man hier zu hören und zu sehen bekam, war aber auch die Form der Darbietung. Verglichen mit der verbreiteten Handlungsoperette und ihren nicht selten etwas behäbigen Geschichten lag den großen Revuen eine weit offenere Dramaturgie zugrunde. Sie gestattete es, Attraktionen in ungleich höherer Frequenz aneinander zu reihen. Wort, Musik, Tanz. Alles hatte hier in locker aufeinanderfolgenden Nummern seinen Platz. Wegen der schnellen Szenenwechsel verzichteten die Haller Revuen weitgehend auf aufwendige Bühnenbilder. Eine umso größere Rolle spielten prunkvolle, extravagante Kostüme, die fast wie auf einem Laufsteg zur Schau gestellt wurden und nicht den geringsten Reiz der Ausstattungsrevuen am Admiralspalast darstellten. Zusammengehalten wurden die Shows zumeist von einer einfallslosen Rahmenhandlung, durch die gerne ein Conferencier führte. Paul Morgan, Max Ehrlich, Trude Hesterberg. Die Haller Revuen konnten mit prominenten Namen in dieser Rolle aufwarten. Die eindeutigen Stars der Shows waren jedoch die Ensembles, zu denen sie hinüberleiteten, vor allem die sogenannten Girls-Truppen. Tanzmaschinen hat man sie bisweilen etwas despektierlich genannt. Als unauflösliche Mädchenkomplexe, deren Bewegungen mathematische Demonstrationen sind, hat sie der Kulturkritiker Siegfried Krakauer bezeichnet. Konkret gemünzt war dieses Wort auf die legendären Tiller Girls, die nach ihrem Gründer John Tiller benannte, wohl berühmteste dieser Tanzgruppen, die regelmäßig auch im Admiralspalast synchron ihre Beine schwangen. Dass die Choreografien der Girls-Truppen mit ihrem Drill und den einheitlichen Trikots und Bubiköpfen etwas Maschinenhaftes hatten, passte vielleicht in die Zeit. Die schnelle Abfolge der Bilder, das hohe Tempo erschien vielen Zeitgenossen als Spiegelbild der eigenen Alltagserfahrung in einer sich rasant modernisierenden Welt. Das manifestierte sich bisweilen in einer Überhöhung der Revue zu der ästhetischen Ausdrucksform der 20er Jahre. Kaum jemand hat das so präzise auf den Punkt gebracht wie der omnipräsente Oscar Bie, der 1925 im Programmheft zur dritten großen Haller Admiralsrevue Achtung, Welle 505 schrieb: Die Revue ist das Aperçu unserer Zeit. Eine Kette von Aphorismen, eine Galerie von Unterhaltungen auf ihre Essenz gebracht. Schlag auf Schlag. Rhythmus ist das Gesetz. Rhythmus ist die Urkraft unserer Zeit. Wenn in der Revue alles eine Sache des perfekten Timings ist, dann hatte auch Hermann Haller mit seiner Übernahme des Admiralspalastes ein perfektes Timing bewiesen. Der harte Währungsschnitt mit der Einführung der Rentenmark noch im Herbst 1923 zeigte unverhofft Wirkung und brachte zumindest Teilen der Bevölkerung erstaunlich schnell erstaunlich viel Kaufkraft zurück. Eingeläutet waren damit bis zur großen Weltwirtschaftskrise 6 Jahre der relativen Prosperität. Und die Ausstattungsrevue wurde gleichsam zum kulturellen Sinnbild für diese Hochstimmung. Dabei hatte die galoppierende Teuerung die Theater in Deutschland kurz zuvor noch an die Grenzen ihrer Spielfähigkeit geführt. Auf dem Höhepunkt der Inflation beliefen sich die Kosten für ein Billett der Staatsoper auf einen dreistelligen Milliardenbetrag. Allein für die Garderobe hatten Besucherinnen oder Besucher 10 Milliarden Mark hinzulegen und wussten nicht einmal, ob die Vorstellung, die man sich so viel kosten ließ, überhaupt ordentlich geprobt war. Anders als die Mitglieder von Orchester und Chor waren die Solistinnen und Solisten des Staatsopernensembles vielfach international gefragt und hatten entsprechend durchaus Optionen, den schwierigen Verhältnissen in Deutschland zu entkommen. Über die Frage, wie ein Ausbluten des Hauses zu verhindern sei, kam es zu erheblichen Spannungen zwischen Ministerium und Intendanz, genauso wie über die Neubesetzung des Chefdirigenten. Der eigentlich auf Lebenszeit an die Staatsoper verpflichtete Leo Blech war wegen Differenzen mit von Schillings innerhalb der Stadt an das Deutsche Opernhaus nach Charlottenburg gewechselt. Als Nachfolger hatte Ministerialreferent Kestenberg Otto Klemperer ins Auge gefasst. Von Schillings indes fürchtete dessen künstlerischen Eigensinn. Deshalb lud er einen anderen aufstrebenden Dirigenten aus der deutschen Provinz, den Mannheimer Generalmusikdirektor Erich Kleiber, zu einem versteckten Vordirigat ein, indem er ihn für eine Repertoirevorstellung von Beethovens Fidelio verpflichtete. Diese Einladung entpuppte sich als Missverständnis und Glücksgriff in einem. Kleiber eroberte Musiker, Publikum und Kritik im Sturm und wurde vom Fleck weg engagiert. Als bequemerer Partner für von Schillings erwies er sich in der Folge jedoch keineswegs. Vielmehr hielt mit Kleiber die musikalische Moderne wirklich Einzug auf der Berliner Opernbühne. Ein erster diesbezüglicher Coup gelang im März 1924 mit der Erstaufführung von Leoš Janáčeks Jenufa, die Werk und Komponist schlagartig in Deutschland bekannt machten. Und nur einen Monat später hatte es schließlich auch der Rising Star unter den jungen deutschsprachigen Komponisten nach Berlin geschafft. Erich Wolfgang Korngold. Geboren, war Korngold der Sohn eines bekannten Wiener Kritikers. Bereits als Minderjähriger hatte er Klavier- und auch Orchesterwerke veröffentlicht, die ihm den Ruf eines komponierenden Wunderkindes einbrachten. Seine erste große Oper, Die tote Stadt, war insofern quasi eine Sensation mit Ankündigung, um die sich die Theater nur so rissen. Nachdem sich die Opernhäuser von Hamburg und Köln das Recht der ersten Nacht am 4. Dezember 1920 teilen mussten, folgten rasch Produktionen unter anderem in Wien und New York, in Prag, München und Zürich. Im April 1924 zog endlich auch Berlin nach. Kleiber hatte das Dirigat diesmal seinem ersten Kapellmeister George Sell überlassen. Die Besetzung war darüber hinaus aber äußerst namhaft und vermochte die sich zurückgesetzt fühlende Hauptstadtpresse zumindest ein wenig zu entschädigen. Leopold Schmidt im Berliner Tageblatt. Nach Hamburg, Wien, München, zahlreichen anderen Städten des Kontinents, sogar noch Amerika, hat sich nun auch die Berliner Staatsoper entschlossen, Erich Wolfgang Korngolds Oper »Die tote Stadt« aufzuführen. Wir kommen eben immer erst hinten nach. Aber diesmal haben wir es wenigstens gut gemacht. Die Aufführung ist in vieler Hinsicht ausgezeichnet. Freilich mussten erst zwei Gäste aus Wien kommen, Lotte Lehmann und Richard Tauber, um sie zu ermöglichen. Ähnlich sah das offenkundig auch das Premierenpublikum. In der Berliner Börsenzeitung notierte dazu Sigmund Pissling: Die beiden Hauptdarsteller wurden mit den übrigen wichtigen Personen stürmisch gerufen. Der anwesende Komponist erntete Beifall. Ein Zeichen, dass das aus starkem Bühneninstinkt geborene, obwohl zwiespältige Werk im Spielplan Wurzel zu schlagen vermöchte. Dass Uraufführungen in Berlin auch ganz anders aufgenommen werden konnten, war anderthalb Jahre später, am 14. Dezember 1925, an gleicher Stelle zu besichtigen. Auch Alban Berg war seinerzeit ein aufstrebender und relativ junger Komponist aus Österreich. Als Eleve Arnold Schönbergs stand er jedoch für einen noch radikaleren, atonalen und entsprechend umstrittenen Weg der musikalischen Avantgarde. Was die Leute wollen, ist nur ein Armhurenkind und machst deiner Mutter doch so viel Freude mit einem unehelichen Gesicht. Von Watschen oder sonstigen Handgreiflichkeiten, wie sie bei einigen skandalumwitterten Konzerten der Schönberg-Schule noch vor dem Weltkrieg in Wien ausgetauscht worden sein sollen, ist bei der Uraufführung von Bergs erster abendfüllender Oper zwar nichts überliefert. Auch sein Wozzeck, nach dem berühmten Drama von Georg Büchner, polarisierte Publikum und Kritik jedoch ganz erheblich. Gewohnt meinungsfreudig präsentierte sich einmal mehr Oskar B., der Bergs Wozzeck der büchnerschen Vorlage an Bedeutung in nichts nachstehen sah. Dieser arme Soldat Wozzeck hat eine doppelte Mission in der Kunstgeschichte. Er begann literarisch den neuen Naturalismus, den Büchner vorausnahm und Hauptmann erfüllte. Und er beginnt nun auch den neuen musikalischen Naturalismus, den Schönberg in seinen Monodramen erfand und den sein Schüler Alban Berg hiermit auf die Oper überträgt. Der Reichtum des neuen Stils scheint schon bis aufs Letzte ausgeschöpft. Das Wesentliche ist, diese Schöpfung ist gekonnt, ist sicher und beherrscht, ist kein Experiment, sondern Meisterschaft der Art, ernstes Gewissen, überzeugende Arbeit. Die Kunst der Partitur ist außerordentlich. Selbst Paul Czorlich in der nationalkonservativen Deutschen Zeitung attestierte Kleiber: eine in technischer Beziehung vorzügliche Darstellung. Die Musik von Alban Berg freilich fand er wahrhaft entsetzlich. Von dem in Jahrhunderten errichteten Harmoniegebäude ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Die Unsauberkeit und Verantwortungslosigkeit der Polyphonie bricht selbst den Schönbergschen Weltrekord. Wer nach Melodie, nach Seele, nach Ausdruck, nach Formen und Gesetzen fragt, macht sich lächerlich und wird nicht für voll genommen. Das Orchester quiekt, wiehert, grunzt und rülpst. Und die Germania, Parteizeitung des katholischen Zentrums, mochte den Begriff Musik in Zusammenhang mit Bergs Komposition ebenfalls nur in Anführungsstrichen verwenden. Ihr Urteil zu dieser Uraufführung war unzweideutig als Kampfansage zu verstehen. Wären Ihre Angriffe auf die gute Gesundheit der Musik und den guten Geschmack des Publikums nicht so unverschämt und hartnäckig, müsste man über Ihr Gebaren lachen. So aber gibt's nur noch eins. Was um Schönberg und Schönbergzucht ist, den Brunnenvergiftern der deutschen Musik, Fehde für alle Zeiten. Auch wenn sich die Lager 1925 alles in allem noch nicht ganz so unversöhnlich gegenüberstanden wie einige Jahre später, war damit doch ein Ton gesetzt, der den Diskurs um die Kultur zunehmend vergiftete. Zugleich trieb das Berliner Opern- und Operettenleben der 20er Jahre aber auch heitere und boulevardeske Blüten. Dazu soll mit dem Regisseur und langjährigen Intendanten der Komischen Oper Berlin, Barry Kosky, ein Star des heutigen Musiktheaters, ausführlich zu Wort kommen. jeder glaubt man, vielleicht geht das Dopferding, es ist so schön, am Abend auf Bummel zu gehen, Bummel zu gehen ist so schön. Blonde Damen, schwarze Damen, braune Damen, rote Damen, kleine Damen, große Damen, dünne Damen, dicke Damen, manche haben rote Kleider, manche haben kurze Kleider, manche haben lange Kleider, manche haben keine Kleider, manche haben schwarze Kleider. Die Rede von den goldenen 20er Jahren in Berlin hat ihre Berechtigung mit Sicherheit nicht in jeder Hinsicht. Dass sie zumindest im Hinblick auf das Musiktheater in der Tat eine fulminante Blütezeit darstellten, davon konnte man sich in jüngerer Vergangenheit in besonderer Weise an der Komischen Oper in Berlin überzeugen. Zur Spielzeit 2012-13 übernahm hier der in Australien geborene Regisseur Barry Kosky die Intendanz und legte von Anfang an einen großen Schwerpunkt auf das Repertoire dieser Epoche. Was macht beides, die Weimarer Zeit und ihr Musiktheater, in seinen Augen so bedeutsam? Weil ich glaube, diese Epoche ist so wichtig und so weltweit bekannt für unterschiedliche Gründe. Ich denke, es ist nicht nur politisch, gesellschaftlich und künstlerisch. Es war unglaublich, weil in dieser so kurzen Zeit, in diese kleine Fenster von historischer Zeit, so viel radikal unglaubliche neue Formen entwickelt und entdeckt waren und auch, dass diese Formen und diese neue Impulse hat so einen unglaublichen Einfluss auf weitere künstlerische Arbeit und weitere künstlerische Menschen. Das ist in der ganzen Geschichte Musiktheater, besonders Musiktheater, sehr einzigartig. Dass Barry Kosky hierbei auch und vor allem an die sogenannte leichte Muse denkt, ist unbedingt zu unterstellen. Denn er hatte sich für die Komische Oper insbesondere die Wiederentdeckung der Berliner Operette auf die Fahnen geschrieben. Die Operette-Geschichte, man muss denken, Paris war die Anfangsstadt. Das war, wo Offenbach hat diese Form fast neu entdeckt. Dann der nächste zwei Polen war Wien und Budapest. Ende der 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Und dann kommt die vierte Stadt, Berlin. Berlin hat die Impulsen von Paris, von Wien und von Budapest, von Offenbach, von besonders Johann Strauss und dann besonders von Budapest mit der Zigeunermusik und der Volkmusik. Berlin hat das Französisch, das Wienerisch und das Ungarisch benutzt, aber dann kommt neue Impulse. Erstens Jazz kommt und zweitens und auch sehr wichtig, kommt ein ganz neuer Blick auf Frauen, auf Sexualität, auf Gender und auf Komödie. Und das bedeutet, Berlin war dann, ich glaube, wie für mich die am interessanter Stadt in der Reise von Operette. Mag die Operette in Berlin auch erst in Weimarer Zeit wirklich stilprägend geworden sein, so reichen ihre Anfänge an der Spree doch durchaus weit in die Kaiserzeit zurück. Die Literaturwissenschaftlerin Edel Matala de Matzer hat sich auch mit der Frühgeschichte dieser populären Form beschäftigt. Also sie kommt nach Berlin zunächst mal über Übersetzungen, Adaptationen, Aneignungen. Man muss wissen, dass für das Boulevardtheater im 19. Jahrhundert insgesamt charakteristisch ist ein schwunghafter Handel über die nationalen Grenzen hinweg. Die großen Inspirationen kommen eigentlich aus Frankreich. Das heißt, vielfach hat man es zu tun mit Adaptionen von Stücken, die auf französischen Bühnen, vor allen Dingen Pariser Bühnen, schon reüssiert haben, da erfolgreich haben. Und dann, mehr oder minder legal, mit dem Urheberrecht ist das im 19. Jahrhundert noch so eine Sache, ins Deutsche übersetzt werden. Und übersetzen kann sehr Verschiedenes heißen. Das kann heißen, dass man es tatsächlich erstmal nur sprachlich überträgt. Es kann aber auch heißen, dass man einen Plot in das Berliner Milieu übersetzt. Und das sind so Entwicklungen, das zeichnet sich schon mit dem Vaudeville im 19. Jahrhundert ab und ist dann aber, kann man sagen, so ein bisschen Modell auch, um ja, so eine Berliner, genuine Form der Operette zu entwickeln. Mit Titeln wie Frau Luna, war es vor allem Paul Linke, der als einer der ersten genuin Berliner Geschichten vertonte und damit als Begründer der Berliner Operette gilt. Bereits früh finden sich neben diesen im Vergleich zu Paris oder Wien häufig etwas marschlastigen Handlungsoperetten, aber auch schon Ansätze zu anarchischeren, offeneren Formen, die häufig in der Kleinkunst des Varietés ihren Ursprung hatten. Dass man unterhaltsames Musiktheater nicht unbedingt über einen dramatischen Plot, sondern auch in lockerer Nummernfolge aufziehen konnte, zum Beispiel als Themenrevue mit nur loser Rahmenhandlung, war keine Erfindung erst des Admiralspalastes unter Hermann Haller. Prominente Vorläufe dafür gab es schon vor dem Ersten Weltkrieg, vor allem am Metropoltheater. Das muss man sich so vorstellen, dass in gewisser Weise die Schlagzeilen eines Jahres im Rückblick, also so im Gestus einer, ja, wir kennen das heute, Silvester, das nochmal Jahresrückblick im Fernsehen kommt. So war das auch, im Rückblick durchgearbeitet werden, übersetzt werden in kleine Sketche, anspielungsreiche Nummern, dann aber auch Tableaus, die nachgestellt werden. Ja. Also Revues, die insofern Stadtgeschichte entlang der Presseschlagzeilen eines Jahres nochmal durcharbeiten, in so einer leichten Nummernfolge, eingebunden in eine Conférence, die eigentlich einen konstanten Rahmen hat, nämlich es kommen Besucher von außerhalb nach Berlin, häufig auch Besucher einer anderen Welt, Besucher, die vom Himmel herabsteigen und sich in Berlin umsehen möchten und dann Cicerones an die Hand gestellt bekommen, Stadtführer, die ihnen das Stadtleben präsentieren. Das war also so ein sehr durchsichtiger, fiktionaler Rahmen, der aber sicherstellte, dass gleichsam alles, was man auf der Bühne sah, auch unter den Vorbehalt des als ob gestellt war, für den Fall, dass Anspielungen jetzt doch Bereiche berührt haben, die der Zensur hätten als heikel erscheinen können, war das so eine Art Selbstschutz des Theaters, zu sagen, es ist ja eine Fiktion. Das haben wir durch den Rahmen deutlich gemacht. Aber im Prinzip bestand der Spaß darin, Stadtgeschichte entlang der Ereignisse und der Zeitungsschlagzeilen nochmal durchzuarbeiten. Eine Zensur gab es seit der Einführung der Weimarer Verfassung nicht mehr. Aber nicht nur die neuen politischen Freiheiten veränderten das Erscheinungsbild der Revue-Operette in der Folge. Auch das sich wandelnde ökonomische Sein bestimmte das kulturelle Bewusstsein. Die Revue der 20er Jahre ist viel, viel stärker ausgerichtet auf Tanz, auf die Präsentation von Mode, auf das Vorführen auch begehrter Konsumartikel. Es ist eine Ausstattungsrevue, die wirklich prunkt, ja, Teures auf die Bühne bringt. Wenn man heute in den Friedrichstadtpalast geht, dann kann man Zitate genau dieser Revue-Kultur, die mit den 1920er Jahren verbunden wird, da sehen. Nicht allen Beobachtern gefiel diese Nähe der Operette und der ihr verwandten, sich mit ihr überschneidenden Formen zu Konsumkultur und Vergnügungsindustrie. Der seinerzeit noch sehr junge und für die Frankfurter Zeitung ausgiebig journalistisch tätige Theodor Adorno geißelte damals schon ausführlich ihre Oberflächlichkeit und ihren vermeintlichen wahren Charakter. Barry Kosky hat sich an der dieser Argumentation zugrunde liegenden, von jeher gerade in Deutschland verbreiteten Trennung von E und U, von ernster, gewichtiger Kunst und bloßer Unterhaltung schon immer sehr gestört. Den emanzipatorischen Charakter namentlich der Berliner Operette sieht er in dieser Perspektive verkannt. Wie kein anderes Genre fungierte diese in der Zeit der Weimarer Republik für ihn als Seismograph gesellschaftlichen, kulturellen und technischen Wandels. I mean, was ist so unglaublich interessant in diesem Berlin-Kapitel von Operette? Diese Zeit, im Gegenteil zu Johann Strauss' Zeit und Offenbachs Zeit, die Welt ist viel geendet. Das 20. Jahrhundert hat unglaubliche neue Sachen gemacht. Das war der Anfang von Aufnahme. Das war, Elektrizität war da auf der Bühne. Die Menschen, Zuschauer und Künstler und Künstlerinnen sind oft unterwegs. London, New York. Alle die Komponisten von dieser Zeit, die wichtige Komponisten von der Operettezeit in Berlin, sie war oft in London. Ihre Stücke waren in New York gespielt. Sie haben dann Jazz aus Amerika gehört. Das war ein komplett neuer Weg für die Operette im Vergleich zu Johann Strauss und Offenbach. Die ganzen cosmopolitan Gefühl, der Geist von der Zeit war in die Operette sofort präsent. Es ist sehr schwer manchmal zu definieren mit der Berlin-Operette, was eigentlich das ist. Manchmal ist es Revue, manchmal, man hat das Gefühl, dass eine Nummer ist gemacht, ganz genau in einer Revue, weil man möchte üppige, fantastische Kostüme auf die Bühne bringen. Manchmal, man denkt in einer Szene, das ist pur Vaudeville, das ist Slapstick, das ist wie ein Kabarett. Und Berlin war weltweit bekannt an dieser Zeit für die Kabarettszene in Berlin. Was ich finde so spannend, dass dieser Genre-Mix, dieser Cocktail von so viel unterschiedlichen Einflüssen sind in dieser Berlin-Operette. Das ist eigentlich, was macht einen Grund, warum die Berlin-Operette so einzigartig ist. Das ist eine sehr geschmacksvoll, bitter-süß Cocktail. In New York verkaufe ich mein Auto mit Kompressor-Chauffeur und Benzin. Doch ich knüpfe, die Knöpfe, die Knöpfe, die Knöpfe, die Knöpfe kaufe ich in Berlin. Ja, die Knöpfe, die Knöpfe, schmackhaft ist dieser Operettencocktail, aber auch gehaltvoll und für Barry Kosky in mancherlei Hinsicht sogar moderner als die Oper dieser Zeit. Nicht zuletzt in dem, was er an Geschlechterrollen transportiert. Ich habe seit Jahren gesagt, dass was ist unglaublich interessant in diesem Berlin-Kapitel von der Operette, ist, dass, wenn man denkt, was passiert auf der Sprachtheaterbühne oder was passiert auf die Operbühne, mit dieser Klischee von Frauen oder die Rolle von Frauen in der Gesellschaft, die femme fatale, the vamp oder die sterbende oder verrückte Frau, das ist der ganze 19. Jahrhundert und Anfang 20. Jahrhundert. Weil man denkt über dieses Bild, das man zum Beispiel in Richard Strauss gesehen hat in der Anfang von der 20. Jahrhundert oder in der 19. Jahrhundert mit Verdi oder Puccini oder der ganze 19. Jahrhundert Oper. Man sieht dann hier in der Berlin Operetten auf diese Zeit Figuren auf der Bühne, besondere Frauenfiguren, das sind kluger, witziger, ironischer als alle die Männer und auch sind sehr moderne Frauen. Die Berliner Operette als unterschwellig feministisches Projekt? Kein Wunder, dass die meisten Stars der Szene weiblich waren. Gitta Alpa, Rosi Barschon, Trude Hesterberg. Ihnen allen lag Berlin zu Füßen. Ganz besonders aber Fritzi Massary. Fritzi Massary war Anfang der 1920er Jahre die Königin des Berliner Theaterlebens. Ohne ein Porträt ihrer Person wäre jede lange Nacht über das Musiktheater jener Tage unvollständig. Um ihr Geburtsjahr rankten sich zu Lebzeiten ein paar Gerüchte. Aber wahrscheinlich kam Friederike Massary 1882 in Wien als Tochter einer jüdischen Kaufmannsfamilie zur Welt. Sie wagte schon früh den Sprung auf die Bühne und verdiente sich teilweise, noch minderjährig, ihre Spuren in Linz, in Hamburg sowie in Wiener Varietés. Ihren großen Durchbruch feierte sie aber noch zur Kaiserzeit in Berlin. Ab 1904 trat sie hier regelmäßig am Metropoltheater in den schon angesprochenen Jahresrevuen auf. Es folgte ein Abstecher zu Max Reinhardt ans Münchner Künstlertheater, bei dem sie ihren Kollegen und späteren Mann Max Pallenberg kennenlernte. Recht bald aber zog es sie zurück in die Reichshauptstadt, wo ihre Karriere während der Kriegsjahre endgültig durch die Decke ging und sie in allen großen Hauptrollen des Operettenrepertoires brillierte. Oh la la, das kann sehr viel sein. Als der Komponist Oskar Strauss 1920 die Operette »Der letzte Walzer« für das Berliner Theater in Kreuzberg und für Fritzi Massary komponierte, verschaffte er ihr mit diesem Chanson ihren bis dato größten Hit. Dieser Hamlet-Monolog der Massary, wie der Schriftsteller Ludwig Marcuse ihn nannte, machte sie endgültig zum Superstar, der sich die Stücke, in denen sie, die Künstler, mit denen sie, und die Theater, an denen sie auftreten wollte, aussuchen konnte. Alle wollten die Massary sehen und hören. Und alle für sie schreiben. Denn die Massary garantierte auch in ökonomisch schwieriger Zeit verlässlich volle Häuser und Kassen. Prinzessin Oh la la von Jean Gilbert, Madame Pompadour von Leo Fall, die Perlen der Kleopatra, Theresia sowie die Königin von Oskar Strauss. In kurzer Folge entstanden eine ganze Reihe von sogenannten Massary-Operetten, die den Starkult um ihre Person in neue Dimensionen trieben. Edel Matala de Mazza? Also es ist wahrscheinlich die letzte große Operetten-Diva, weil Fritzi Massary es geschafft hat, eine solche Publikumsmagnetin zu werden, dass um ihre Person herum eigene Operetten geschrieben wurden, ihr also gleichsam die Stücke auf den Leib geschrieben wurden und sie sich auch, weil sie als Schauspielerin so beliebt war, tatsächlich eigene Vertragsbedingungen hat vorbehalten können, die für andere unerreichbar waren. Also ihre Gagenforderungen überschritten die von anderen Schauspielerinnen und Schauspielern um das Vierfache. Und Fritzi Massary legte auch Wert darauf, es war damals übrigens durchaus auch üblich, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen für ihre Bühnengarderobe selbst zuständig waren oder aber die Bühnen selbst mit Kaufhäusern zusammenarbeiteten, deren Garderobe sie vorführten. Fritzi Massary hatte sich vorbehalten, mit einer eigenen Schneiderin zusammenzuarbeiten, Clara Schulz, die ihr die Roben also wirklich auch stückbezogen anpasste. Und das führte dazu, dass in den Rezensionen der Stücke immer auch die Garderobe der Fritzi Massary, also so ein eigener Abschnitt war, der mit bedacht wurde. Daran sieht man also schon die Art und Weise, wie sie als Trendsetterin, auch Modeikone auf der Bühne wahrgenommen worden ist. Umso interessanter, dass sie selber, was jetzt die Präsenz in der Presse anging, sehr darauf geachtet hat, eigentlich keine Home-Stories von sich zu veröffentlichen. Was man aber sah, war, dass sie für bestimmte Luxusmarken zu einer Werbeikone geworden ist, etwa für den Maybach. Ja, sie hat also für dieses Luxusauto Reklame gemacht. Oder es gab auch eine eigene Zigarettenmarke, die ihren Namen trug. Dass die nach ihr benannte Zigarette bald schon fast so berühmt war wie sie selbst, hat die Massary anscheinend wenig gestört. Sehr gerne soll sie selbst eine Anekdote erzählt haben, die auf den Berliner Straßen die Runde machte. Haben Sie schon die Massary gesehen? Ihr sehen? Nee, aber ihr rucht. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben. Ist sie hübsch, wird man sagen, die muss doch eins haben, die muss doch eins haben, es wird zu tun. Na und wenn man schon so redet und sie hat keins, na dann ist doch schon viel besser gleich, sie hat eins. Was es gewesen ist, dass die Massary zu der Diva der Berliner Operette machte, aus der Perspektive der Nachgeborenen ist es nicht gleich auf Anhieb zu erkennen. Eine klassische Vokalvirtuosin war sie eher nicht. Können Sie mir sagen, warum? Also die Massary hatte in dem Sinne keine große Stimme. Für sie charakteristisch war aber so eine Art des Sprechgesangs oder des gleitenden Übergangs vom Singen ins Sprechen. Und da hat sie die Kunst der Nuance beherrscht. Also das heißt, sowohl mimisch, durch das Hochziehen der Augenbraue, durch das Spiel mit dem Mundwinkel, ja, durch das minimale Changieren von Gesichtsausdrücken, also so feine Veränderungen anzuzeigen. Und das spiegelte sich auch darin, dass sie in der Art der Intonation, zum Teil auch mit demselben Wort. Ja? Ganz, ganz unterschiedliche Stimmungen, Unterstellungen, Tonlagen modulieren konnte. Und das war für das damalige Publikum faszinierend. Ein bekennender Fan von Massaris Kunst ist auch Barry Kosky. Was machte sie in seinen Augen und Ohren so einzigartig? Ach, der Massari, das ist schwer zu sagen. Man hat die Aufnahmen von ihrer Musik, Gott sei Dank. Und man hört in dieser Aufnahme ganz genau, warum. Weil diese Kombination von einer unglaublichen Stimme, man hört 3 Sekunden, man weiß, das ist Massari. Sie klingt wie kein anderer. Sie war trainiert natürlich in Gesang, aber sie hat dann eine besondere, nicht operettenhafte Stimme. Das war auch manchmal sehr tief. Sie hat dann, was wichtiger noch als ihre Stimme, ist eine unglaubliche Verständnis für den Text. Ihre Textverständlichkeit und ihr Spiel mit Text. Wie sie den Text als Musik, manchmal die Musik ist sehr banal, was sie singt, aber was sie macht mit dem Text, die Doppelboden von dem Text, das sexual Innuendo mit dem Text, alles hat eine Doppelbedeutung, wenn sie singt etwas. Und auch, sie war verführerisch. Die Stimme und die Persönlichkeit war verführerisch, freck, ironisch, modern, klug, witzig und so weit weg von fast alle anderen Darstellern auf diese Zeit. Das ist eine unglaubliche, emanzipierte, moderne Frau, weit weg von Rosalinde in Fledermaus, weit weg von dieser 1900 Operfrauen, verrückt oder krank oder tot. Das ist etwas ganz neu und die Stimme von Berlin. Die Stimme von Berlin. Bis Mitte der 20er Jahre ist die Massari das ganz unangefochten. Aber die Schlagzahl der wechselnden künstlerischen Moden blieb hoch. Das Publikum gierte nach immer neuen Attraktionen. Und ausgerechnet ein Altstar der Wiener Operette eroberte Mitte des Jahrzehnts auch die Berliner Bühnen. Franz Lehár hatte seinen eher altwienerischen Stil dezent an den Zeitgeist angepasst. Vor allem aber hatte er mit Richard Tauber, einen jungen Tenor mit Glamour-Faktor im Gepäck, der dem Berliner Opernpublikum zwar bereits bekannt war. 1926 mit der Titelrolle in der ihm auf den Leib geschriebenen Operette Paganini am Deutschen Künstlertheater in der Budapester Straße, aber dennoch einen Sensationserfolg verbuchte. Dass sich mit Taubers Genrewechsel die Sternenkonstellation am Berliner Operettenhimmel grundsätzlich veränderte, bekräftigt auch Ethel Matala de Mazza. Ja, das würde ich durchaus bestätigen. Also man kann sagen, dass in dem Moment, wo Tauber als der Star auch von Lehars Operetten in Berlin auftaucht, eine ernsthafte Konkurrenz für die Massari erwächst, weil Tauber auf etwas ganz anderes setzt, nämlich den Schmelz der schönen Stimme. Tauber ist jemand, der aus der großen Oper kommt, der dort als lyrischer Tenor schon eine Karriere hinter sich hatte und dann als Star, als männlicher Star auf Lehars Bühnen zu einer populären Kultfigur wird. Und das Interessante ist, dass er anders als die Massari, die wirklich von ihrer Bühnenpräsenz gelebt hat, von der Art, wie sie auftrat, von der Art, wie sie sprach. Also Massari musste man live erleben. Ja. Da war Tauber jemand, der eigentlich als Akteur vergleichsweise unbeweglich war, bei dem es interessant war, dass er sich im Fall von Begeisterungsstürmen jeweils nochmal zu Da Capos hinreißen ließ und dann jeweils auch bestimmte Modulationen abwandelte, also dasselbe Lied immer ein bisschen anders sang zur Begeisterung des Publikums und darüber so eine Varianz in der Wiederholung herstellte. Aber das eigentlich Interessante bei Tauber war, dass Leha sehr wohl kalkuliert hatte. Es gibt das Tauberlied in jeder Operette, das gleichsam auch als Single-Auskopplung, als Hit vermarktet werden soll. Und dieses Kalkül von vornherein auch auf einen Markt, auf einen Schallplattenmarkt, das war deshalb wichtig, weil ab 23 mit dem Rundfunk tatsächlich auch nochmal ein anderer medialer Multiplikator da war. Und es war schon klar, und das hat Leha sehr früh gesehen, dass für die Rundfunktauglichkeit von Operetten ein bestimmtes Theater, wie es mit Jacques Offenbach groß geworden ist, also ein Theater, wo auf der Bühne Tumult entsteht, wo es Unübersichtlichkeit gibt, weil Personengruppen ja, miteinander, aber auch durcheinander reden, Lautstärke durch Geraschel entsteht, dass das nicht radiotauglich ist, sondern dass man zusehen muss, wie man durch Kammerspiele eine gewisse Übersichtlichkeit, akustische Übersichtlichkeit, wenn man das so sagen kann, hergestellt wird. Und das hat er durch ganz bestimmte Dramaturgien hinbekommen, die letztlich den Mann in seinem inneren Drama, in seiner Zerrissenheit zwischen Pflichten und Begehren zeigt. Ein inneres Drama, das dann musikalisch oder wie es in der Forschung auch heißt, lyrisch ausgekostet wird. Das ist in einer ganz anderen Weise radiotauglich. Und man sieht die Diskrepanz zwischen der Massari auf der einen Seite und Tauber auf der anderen Seite vor allen Dingen an den Zahlen der Plattenverkäufe. Also Fritzi Massari hat so in etwa 100 Aufnahmen gemacht, von Tauber gibt es 750. Leucht mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. So wie Blume wächst, wenn sie küsst, der Sonnenschein. Das Theater und die neuen technischen Medien, das bleibt über die gesamte Weimarer Zeit ein äußerst spannungsreiches und dynamisches Verhältnis. Wie sehr die Musikbühne namentlich nach dem Radio schielte, gibt sich nicht nur in neu entwickelten Gattungen wie der sogenannten Radiooper zu erkennen. Immer wieder findet man moderne Technik auch einfach in die Stückhandlungen integriert. Ein prominentes Beispiel dafür ist eines der erfolgreichsten Werke der Weimarer Republik, die Oper »Johnny spielt auf« aus der Feder von Ernst Krenek, in der an mehreren Stellen Musik aus Lautsprechern oder Radiogeräten den Plot vorantreibt. Wie so viele Künstlerkolleginnen und Kollegen in Berlin war auch Krenek österreichischer Herkunft. 1920 war er seinem Lehrer Franz Schreker aus Wien hierher gefolgt, mit dessen großen Opern »Johnny spielt auf« das Schicksal teilte, dennoch nicht in Berlin zur Uraufführung gekommen zu sein. Das Licht der Theaterwelt erblickte sie stattdessen am 10. Februar 1927 in Leipzig und verursachte dort einen heftigen Opernskandal. Immerhin musste sich das hauptstädtische Publikum dieses Mal nicht so lange gedulden, bis es sich selbst ein Bild von Krenneks sogenannter Jazz-Oper machen konnte. Auch das Deutsche Opernhaus in Charlottenburg hatte in den davorliegenden Jahren einige Turbulenzen durchlebt. Der von der Staatsoper gewechselte Chefdirigent Leo Blech war schnell wieder weg. Trotz der großen Abonnentenzahlen endeten die ökonomischen Krisenjahre 1923-24 für die Bürgeroper an der Bismarckstraße im Konkurs. Die Stadt Berlin musste übernehmen und installierte, ähnlich wie an der benachbarten Staatsoper, auch hier einen Shootingstar am Dirigentenpult. Bruno Walter amtierte seit 1924 als musikalischer Direktor an der Städtischen Oper, wie sie jetzt hieß. Die Erstaufführung von Johnny spielt auf am 8. Oktober 1927 überließ er aber dem ersten Kapellmeister. Musik So ungewohnt edgy manche Klänge damals in einem Opernhaus anmuteten, so klar ist Johnny spielt auf, inhaltlich in der romantischen Tradition des Künstlerdramas zu verorten. Alle Protagonisten der Oper sind Musikercharaktere. Der Komponist Max, der klassische Violinvirtuose Daniello und der schwarze Jazzbandgeiger Johnny konkurrieren nicht nur um die Gunst der Sängerin Anita, sondern mit ihren sehr diversen musikalischen Idiomen auch um die des Publikums und darum, im Radio gesendet zu werden. Auf wessen Seite Krennic bei diesem Wettstreit steht, ist dabei gar nicht so leicht auszumachen. Obschon er in diesem Stück punktuell Modetänze wie Shimmy, Foxtrot und Tango auf die Opernbühne importiert, identifiziert die Musikwissenschaftlerin Camilla Borg ihn unter seinem Personal am ehesten doch mit der Figur des Max. Bei aller Aufgeschlossenheit für ferne Klänge bleibt dieser in der europäischen Kunstmusik verwurzelt und entzieht sich dem aufreibenden Wettbewerb auf den Konzertpodien durch einen Rückzug in die Einsamkeit einer alpinen Gletscherlandschaft. Die Oper, wie gesagt, ist strukturiert um einen grundsätzlichen Dualismus zwischen dieser Figur des Komponisten Max, die man durchaus in einigen Zügen auch als alter Ego von Krennic vielleicht lesen könnte, der sich danach sehnt, dass seine Kompositionen einen größeren Wirkungskreis irgendwie haben oder dem selber klar ist, dass er durch seine avantgardistische Kompositionsweise sich in einer Art der Isolation und der Unproduktivität begegnet hat. Deswegen ist er auch dramaturgisch angesiedelt eben in dieser Gletscherlandschaft, die quasi wie so eine Art visuelles Symbol für diese Erstarrung und Kälte ist, die dieser Kunstmusik zugeschrieben wird. Und auf der anderen Seite eben die Populärmusik, den Jazz, verbunden mit eben einer Figur wie dem Musiker Johnny, die als das Vitale, das Erotische, das Neue in dieser Oper konzipiert wird. Gleichzeitig natürlich auch hochproblematisch als das andere, Johnny als eine Figur, die immer nur von außen in die Szene hineindringt. Beispielsweise sind viele seiner Auftritte durch ein Fenster. Also er wird ganz klar als etwas hier konzipiert, was das andere repräsentiert, was nicht sozusagen zu dieser Sphäre von Kunstmusik und hoher Kunst dazugehört. Ob sich daran durch Krennics Oper etwas ändert? Zumindest in Krennics Oper ist es ohne Zweifel Johnny, der am Ende triumphiert. Während der Zaubergeiger Daniello von der technischen Moderne in Gestalt eines einfahrenden D-Zuges spektakulär überrollt wird, rettet Johnny Max nach einigen Verwirrspielen um eine Geige vor der Festnahme durch die Polizei. Er setzt ihn allerdings seinerseits am Bahnhof ab, von wo Max in das private Glück mit seiner geliebten Anita gen Amerika davonbraust. Die große Bühne gehört zum Finale entsprechend allein Johnny. Die Bahnhofsuhr, die er besteigt, verwandelt sich unter seinem Geigenspiel in einem spektakulären Coup de Théâtre in eine Weltkugel. Und Chor und Komparserie tanzen entfesselt zu den jazzigen Rhythmen aus Amerika. Die titelgebende Figur des Johnny wurde seinerzeit übrigens nicht von schwarzen Sängern dargestellt. Wie überall verkörperte ihn auch in Berlin ein geschminkter weißer Mann im Blackfacing-Stil. Was dem rassistischen Furor gegen Krennic und seine Oper jedoch keinen Abbruch tat. Nach schweren Tumulten in Leipzig zog Johnny spielt auf, auch in Berlin heftigste Anfeindungen auf sich, die Krennics Oper bis weit in die sogenannte bürgerliche Presse hinein gleichsam zu einer kulturellen Rassenschande erklärten. Wie sehr Johnny spielt auf für alles stand, was die völkische Rechte verachtete, verdeutlicht die bedrückende Nachgeschichte, die dem Werk im Dritten Reich widerfuhr. Als die nationalsozialistischen Machthaber ein Jahr nach der Münchner Propagandaausstellung Entartete Kunst 1938 in ähnlichem Format in Düsseldorf gegen Entartete Musik zu Felde zogen, war Krennic als Feindbild prominent vertreten. Eine rassistische Karikatur des saxophonspielenden Johnny musste zudem als Plakatbild für die Schau herhalten, auf dem diesem zusätzlich ein Davidstern angeheftet war. Dass Krenek entgegen dieser für die Nazi-Propaganda charakteristischen Vermengung von Jazz, neuer Musik und Judentum weder Jude war, noch jüdische Vorfahren hatte, sei dabei nur am Rande erwähnt. Befeuert wurde der besondere Hass der Nazis auf Krenneks Oper fraglos auch davon, dass sie in den Weimarer Jahren trotz aller Hetzattacken ein unglaublich großer Publikumserfolg war. Circa 450 Aufführungen an über 50 verschiedenen deutschen Bühnen allein in den zwei Spielzeiten nach der Uraufführung machten Johnny spielt auf in dieser Zeit zum erfolgreichsten neuen Stück an den Opernhäusern der Republik. Mit den großen Klassikern des Opernkanons konnten selbst solche Zahlen freilich auch schon damals nicht ganz konkurrieren. Die meistgespielten Komponisten auf deutschen Opernbühnen hießen Mitte der 20er Jahre unverändert Wagner, Verdi, Puccini und Mozart. Richard Strauss lag als bestplatzierter Zeitgenosse mit einem Prozentanteil von 3,6 abgeschlagen auf Platz 7. Die Charts bei den Werken führte in der Spielzeit 1926-27 Beethovens Fidelio, Forbisets Carmen und Webers Freischütz an. Das erste Stück des 20. Jahrhunderts fand sich mit D'Alberts Tiefland erst auf Platz 10. Vereinzelt ging man sogar noch weiter in die Historie zurück. Fortschrittsgläubig, wie sich die Weimarer Jahre in vielerlei Beziehung präsentierten, liegen hier doch zugleich auch die Wurzeln von alte Musikbewegung und sogenannter historischer Aufführungspraxis. Jahrhundertelang vergessene Opernpartituren, etwa eines Georg Friedrich Händel, wurden von Pionieren in staubigen Archiven aufgetan und auf kleinen Festivals in Göttingen oder seiner Geburtsstadt Halle einem interessierten Publikum zu Gehör gebracht. Gelegentlich verirrte sich hierher sogar die Hauptstadtpresse und schwärmte dann, wie die Vossische Zeitung bereits 1920. Händel zeigt sich als ein musikalischer Seelenschilderer, als ein Situationsdramatiker von nie geahnter Schlagkraft und Bildhaftigkeit. Von der gleichen überzeitlichen Unbedingtheit, wie sie Shakespeare und Calderon, Molière und Mozart eignet. Mit diesen Händelschen Opern tauchen Schatzschiffe, nein, ganze Goldflotten aus Meerestiefen empor, die für jeden von uns etwas von ihren Märchenreichtümern abzugeben haben. Sie werden jetzt eine Oper für Bettler hören. Und weil diese Oper so prunkvoll gedacht war, wie nur Bettler sie erträumen, und weil sie doch so billig sein sollte, dass nur Bettler sie bezahlen können, heißt sie die Drei-Groschen-Oper. Was gerne übersehen wird, mittelbar in den Zusammenhang dieser Händel-Renaissance gehört auch das einzige zeitgenössische Stück Musiktheater, das in den Tagen der Weimarer Republik noch höhere Aufführungszahlen erreichte als Krenneks Johnny. Die Drei-Groschen-Oper von Kurt Weill, Bertolt Brecht und seiner gerne unterschlagenen Co-Autorin Elisabeth Hauptmann. Die Drei-Groschen-Oper erblickte zwar fernab der großen Oper am Theater am Schiffbauer Damm das Licht der Theaterwelt. Ihre Vorlage hatte sie jedoch in John Gays Beggar's Opera, die 1728 in London als Parodie auf die dort damals allgegenwärtigen Händel-Opern entstanden war. Und dieses Vorbild schimmert durchaus auch noch in Weills Partitur der Drei-Groschen-Oper durch, die musikalisch vermeintlich Gegensätzliches höchst raffiniert verbindet. Camilla Borg. Die Drei-Groschen-Oper ist könnte man sagen, eine Art Oper über die Oper, also ein Stück, was einerseits ganz stark auf Opernkonventionen Bezug nimmt. Wir finden zum Beispiel eine Ouvertüre, die sich stark an barocken Formen wie einer Fuge orientiert. Dann gibt es ein ausführliches Finale, was tatsächlich auch auf so opernfinale Formen Bezug nimmt, auf die Aneinanderreihung bestimmter musikalischer Abschnitte in einer festgelegten Reihenfolge. Wir haben sowas wie ein Lieto Fine, ein heiteres Ende, was damit Biegen und Brechen in der Dreigorschenoper herbeigeführt wird, was natürlich auch eine Anspielung ist auf diese Konvention des heiteren Endes in der Operaseria beispielsweise. Auf der anderen Seite wurzelt die Dreigroschenoper vor allen Dingen im Blick auf die Musik natürlich ganz stark in der Populärkultur der 1920er Jahre. Also in der Erfahrung von Jazz beispielsweise, von vor allen Dingen amerikanischer Unterhaltungsmusik. Und Kurt Weill gelingt es da ja durch seine Songkomposition und auch schon in der Instrumentation, in der Tatsache, dass wir kein traditionelles Orchester haben, sondern eine Jazzband, die auf der Bühne platziert ist, hier auf diese Form Bezug zu nehmen. Und gleichzeitig in dieser Mischung einen ureigenen Sound zu entwickeln, der buchstäblich um die Welt ging. Entsprechend irritiert zeigt sich Barry Kosky, der im Sommer 2021 an historischer Stätte, dem heutigen Berliner Ensemble, die Dreigroschenoper neu inszenierte, von der Tatsache, dass Kurt Weill in Deutschland lange Zeit mehr oder weniger nur als Sidekick von Bertolt Brecht wahrgenommen wurde. Für mich ist einer von der wichtigsten deutschen Künstler der 20. Jahrhundert und so ein unglaublicher Einfluss auf so viele andere Sachen. Natürlich in Berlin, in Deutschland, er leidet von langer Zeit unter dem Schatten, dass er hat Musik für Bertolt Brecht geschrieben. Aber wir wissen alle, dass der Dreigroschenoper ist nur weltweit bekannt, weil Kurt Weill hat diese Musik geschrieben. Natürlich, der Brecht-Text ist witzig und der Brecht-Text ist toll. Aber wenn Paul Dessau oder Hans Eisler oder in dem Fall von Dreigroschenoper Paul Hindemith hat die Musik geschrieben, das war Bertolt Brechts erste Idee. Man kann nur vorstellen, was Paul Hindemiths Dreigroschenoper wird. Aber es wird nicht eine weltweite Erfolg. Ich kann das absolut mit Sicherheit sagen. In einer Zeit, die längst vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Und wenn ein Freier kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm: Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr. Das war so schön in diesem halben Jahr, in dem Bordell unser Dass die Dreigroschenoper nicht als politisches Lehrstück konzipiert und so erst recht auch nicht rezipiert wurde, geht sehr deutlich aus den Berliner Rezensionen der Uraufführung hervor, die sich vor Begeisterung geradezu überschlugen. Man kommt zum absoluten Theater zurück. Die ganze Bühne lebt. Hier wird gesungen, da wird getanzt. In der Mitte singt irgendjemand ein Couplet. Es gibt keine Gruppen mehr mit totem Hintergrund. Alles lebt, alles hetzt, alles schreit, brüllt, trampelt. Theater, Kitsch, Sentiment. Aber das Theater ist echt. Der Kitsch ist himmlisch und das Sentiment triefend schön. Schreibt Senta Nickel in der Berliner Volkszeitung. Und Brechts alter Mentor Herbert Ihering sah im Berliner Börsenkurier durch die Dreigroschenoper den beinahe singulären Beweis erbracht, dass man sich im Theater A. nicht unter seinem Niveau und B. doch amüsieren könne. In diesem Zusammenhang kann der Erfolg der Dreigroschenoper nicht überschätzt werden. Er ist der Durchbruch eines nicht mondän, nicht gesellschaftlich orientierten Theaters in die Publikumszone. Nicht, weil Bettler und Einbrecher darin vorkommen, ohne dass ein Kriminalreißer entsteht. Nicht nur, weil hier eine bedrohliche Unterwelt auftaucht, die alle sozialen Bindungen missachtet. Sondern, weil hier der Ton gefunden ist, der Moral weder bekämpft noch negiert, der Normen nicht angreift, sondern aufhebt, der, mit Ausnahme des eindeutig travestierenden, das Opernschema travestierenden Schlusses, weder parodistisch noch ernst ist, sondern eine andere Welt verkündet, in der die Grenzen zwischen Tragik und Humor gefallen sind. Das sahen offensichtlich nicht nur die Kritiker so. Von der Berliner Uraufführung von Webers Freischütz, gut 100 Jahre zuvor, ist überliefert, dass sein berühmter Jungfernkranz bereits andern Tags als Gassenhauer von Berliner Straßenjungen gepfiffen worden sei. So ähnlich erging es nun auch Seeräuber Jenny, Kanonensong oder Mackie Messers Moritat, die Caro Lanier, Harald Paulsen und Kurt Gerron über Nacht zu Hits gemacht hatten. Viele von den Songs von Weil aus der Dreigroschenoper wandern ihrerseits wieder in die Populärkultur ein. Bald war Berlin und eigentlich ganz Deutschland sozusagen nach der Uraufführung der Dreigroschenoper im Dreigroschenfieber. Man tanzte zum Beispiel in dem Berliner Hotel Adlon zu den Arrangements der Dreigroschen-Potpourris. In der Kantstraße in Charlottenburg eröffnete der Dreigroschen-Keller, wo ununterbrochen Schellack-Einspielungen der Dreigroschenoper-Songs der beiden Hauptdarstellerinnen Lotte Lenya und Carola Näher zu hören waren. Und viele Einrichtungshäuser verkauften sogar eine Dreigroschen-Tapete, auf der alle Charaktere des Stückes abgebildet waren. Also es wird deutlich, dass die Dreigroschenoper nicht nur Populärformen aufnimmt und die sozusagen in Distanz rückt, sondern dass sie auch ihrerseits wieder, oder vor allen Dingen ihre Musik ihrerseits wieder, zurückwandert in die Populärkultur und neue Formen generiert. Soldaten wohnen auf den Kanonen, vom Kopf bis Schauspieler. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, ne braune oder blasse, dann machten sie vielleicht dann auch ihr Beefsteak Tartar. John ist gestorben und Jimmy ist tot. Und George ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Für die Armee wird jetzt wieder geworben. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Vom Kopf bis zum Spieler. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, der braune oder blasse, dann machten sie vielleicht daraus ihr Beefsteak-Tartar. Wie das Beispiel der Dreigroschenoper zeigt, waren die Übergänge zwischen den künstlerischen Gattungen Ende der 20er Jahre endgültig fließend geworden. Musiktheater suchte sich die eigenwilligsten Formen und auch Orte und überschritt die hergebrachten Grenzen zwischen Hoch- und Populärkultur immer lustvoller. Es passt ins Bild, dass auch der historisch vielleicht bedeutsamste Opernstandort der Weimarer Jahre aus einer Vergnügungseinrichtung hervorging, die Kalloper. Spuren im Stadtbild erinnern an diese einst legendäre Berliner Institution eigentlich nicht mehr. Obschon sie an einem damals wie heute höchst markanten Ort in der Stadttopographie, nämlich mitten im Regierungsviertel, situiert war. Einige zwischen Bäumen und Büschen schon etwas verwitterte Schilder erinnern dort tatsächlich an ihren einzigen Standort. Arne Krasting, erfahrener Unternehmer von Zeitreisen in die Berliner Vergangenheit, weiß auch, wie es damals drumherum aussah. Wir stehen hier im Grünen auf jeden Fall. Man hört das Vögelzwitschern, also wir sind im Tiergarten. Aber wenn wir hier in der Weimarer Republik gewesen wären, dann hätten wir andere Sachen gesehen, so Richtung Norden. Ein Villenviertel, das Alsenviertel mit prächtigen Stadtvillen, häufig von Botschaften auch benutzt. Tatsächlich ist noch ein Gebäude, nur ein Gebäude übrig geblieben, die Schweizerische Botschaft. Heute steht auf diesem Komplex das Bundeskanzleramt, dieses wuchtige Gebäude. Dann hätten wir Richtung Osten geschaut, wäre uns zunächst einmal die Siegessäule aufgefallen, die damals dort stand, bevor sie versetzt wurde. Dahinter der Reichstag, damals und heute. Und jetzt hier exakt, wo wir gerade stehen, wären wir im Biergarten des Krolls-Etablissement, des Krollschen Garten, Krollsche Oper, Krollsches Theater. Es gab verschiedene Namen für ja, einer der bekanntesten Berliner Vergnügungsetablissements. Die verschiedenen Namen sind kein Zufall. Sie reflektieren die äußerst wechselvolle Geschichte von Kroll. Seitdem es den Unternehmer Josef Kroll Anfang der 1840er Jahre aus Breslau nach Berlin zog, um auf Einladung von König Friedrich Wilhelm IV. Eine Dependance seines Krollschen Wintergartens an der Spree zu eröffnen. Die schlossartige Anlage bot in 14 Gesellschaftsräumen und drei großen Sälen insgesamt Platz für bis zu 5000 Gäste. Das machte sie zu Berlins führender Adresse für Bälle. Daneben erwarben Krolls Erben aber bald auch schon eine Theaterkonzession, sodass sich Kroll mit großen Konzerten und gelegentlichen Opernaufführungen rasch auch zu einem, wie man heute sagen würde, bedeutenden Berliner Kulturzentrum entwickelte. Boom- und Krisenzeiten wechselten bei Kroll einander ab. Nach etlichen Umbauten und Insolvenzen fiel die Immobilie schließlich um die Jahrhundertwende an den preußischen Staat. Nicht erst in Weimarer Zeit, sondern schon damals kam die Idee auf, den Ort nicht zuletzt wegen seiner repräsentativen Lage gegenüber des Reichstags in ein reines Opernhaus umzuwandeln. Dafür gab es einen sehr prominenten Fürsprecher. Zuletzt hat sich der Kaiser persönlich dafür eingesetzt, dass es ein wirklich großes Haus hier wird, wofür sogar zur Debatte stand, dass die Lindenoper abgerissen wird. Dann kam der Erste Weltkrieg und danach gab es wiederum andere Pläne. Die Volksbühne springt gewissermaßen hier in die Bresche, springt hier ein und will das Haus übernehmen, bringt den Architekten Oskar Kaufmann mit, der auch das Gebäude der Volksbühne am heutigen Rosa-Luxemburg-Platz erbaut hat, einer der wichtigsten Theaterarchitekten der Zeit. Und der schafft hier innen drin ein wunderbar prächtiges, fantasievolles Inneres. Expressionistischer Rokoko wurde eher gespottet über das Gebäude, aber es muss auf jeden Fall ein sehr, sehr überwältigendes Ambiente gehabt haben. Aber nicht nur das Ambiente sorgte in den Folgejahren für Furore. Mit Otto Klemperer stand seit 1927 eine der prägenden Künstlerfiguren ihrer Zeit an der Spitze der Krolloper. Zum einen war Klemperer ein bedeutender Anwalt der musikalischen Moderne. Zum anderen verfolgten er und sein Team mindestens ebenso innovativ auch die Vision, die Werke des klassischen und romantischen Repertoires mit zeitgemäßen Theatermitteln zu revitalisieren. Ein Projekt, das weit über Berlin und weit über seine Zeit hinaus Wirkung entfalten sollte. Da ist nun einer schon, der Satan selber, der Metzger er und alle anderen Kälber, der frechste und der schlimmste Hurentreiber. Wer kocht ihn ab, der alle abkocht? Weiber, das fragt nicht, ob er will, er ist bereit. Das ist die sexuelle Hörigkeit. Er glaubt nicht an die Bibel, nicht ans BGB. Er meint, er ist der größte Egoist. Weiß, dass wer ein Weib sieht, schon verschoben ist und lässt kein Weib in seine Nähe. Er soll den Tag nicht vor dem Abend loben, denn vor es Nacht wird, liegt er wieder droben. Nur hübsch gemütlich, mit der Ruhe kommt man noch einmal so weit. Aber meine Herrschaften, nur immer friedlich, warum denn hetzen bitte sehr, wir haben doch Zeit. Die Jahre der Weimarer Republik, für das Musiktheater waren sie die Zeit eines beispiellosen Aufbruchs. Die vielfältige Überschreitung überkommener ästhetischer Formen und Klänge verband sich zugleich mit der Hoffnung, auch neue Publikumsschichten ins Theater zu locken. Nachdem das Experiment der frühen 20er Jahre gescheitert war, im Theater des Westens eine Volksoper als Aktiengesellschaft aufzubauen, setzte man dabei auf das bewährte Konzept des Vereins der Volksbühne. Bereits seit Jahren lockte dieser mit großen, verbilligten Kartenkontingenten bislang weniger hochkulturaffine gesellschaftliche Gruppen erfolgreich in die Schauspielhäuser. Unter Federführung des umtriebigen Referenten im preußischen Kultusministerium, Leo Kestenberg, versuchte man dieses Angebot nun auch auf die Musikbühne auszuweiten. Projektort war die Krolloper am Reichstag, die seit 1924 nicht mehr als Ballhaus, sondern von der Staatsoper unter den Linden als zweite Spielstätte genutzt wurde. Trotz einer vielbeachteten Eröffnung mit Wagners Meistersingern von Nürnberg im Dirigat von Musikchef Erich Kleiber nahm das Publikum das neue Angebot nur verhalten an. Zum einen wirkte die enorme Größe mit 2500 Plätzen allabendlich zu füllen als nicht geringe Hypothek. Zum anderen erwies sich die Konstruktion einer Volksoper als Anhängsel der Staatsoper als wenig funktional. Kestenberg verfolgte deshalb einen weiterreichenden Plan. Er wollte die Krolloper in ihrer künstlerischen Ausrichtung vom Stammhaus unter den Linden emanzipieren und setzte alles daran, dafür als Leiter den damaligen Wiesbadener Generalmusikdirektor Otto Klemperer zu gewinnen. Im Sommer 1926, so berichtete es Kestenberg später in seinen Erinnerungen, reiste er Klemperer in dessen Sommerfrische ins schweizerische Locarno hinterher und überzeugte ihn dort in durchaus unorthodoxem Rahmen von seinem Vorhaben. Beim Schwimmen im Lago Maggiore. Obwohl es mit dem neuen Generalintendanten Heinz Tietjen noch einen übergeordneten Gesamtverantwortlichen gab, bekam Klemperer Freiheit in allen künstlerischen Entscheidungen zugesichert und kam nur ein Jahr später, 1927, mit großen Plänen nach Berlin. Am Beginn der Ära stand ein echter Klassiker. Die neue Krolloper begann als Staatsoper am Platz der Republik, wie sie jetzt hieß, passend zum 100. Todesjahr Ludwig van Beethovens mit einer Neuproduktion von dessen einziger Oper Fidelio. Dass Opernhäuser ihre Innovationskraft nicht zwingend nur aus neuen Stücken gewinnen, dass man die Werke des Kernrepertoires nicht spielen muss, wie sie vermeintlich immer schon gegeben wurden, das hatte Anfang des Jahrhunderts als einer der ersten Gustav Mahler in seiner Zeit als Wiener Hofoperndirektor eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Erste Nachahmer für eine solche Reformbewegung der Opernregie fanden sich interessanterweise weniger in den Metropolen als in der deutschen Provinz. Etwa in Würzburg sowie vor allem am Landestheater Darmstadt testeten in den 20er Jahren Theaterleiter mit jungen Regisseuren Wege, die etwas verstaubte Oper in lebendiges Theater zu verwandeln. Die Krolloper war der Versuch, diese Theatralisierung der Oper nun auch nach Berlin zu holen. Im Falle des Fidelio ernteten Klemperer und seine Mitarbeiter, Dramaturg Hans Curiel und Bühnenbildner Ewald Dülberg, dafür einstweilen zwiespältige Reaktionen. Zwar kein Zischen im Theater, aber ein zischelndes Nachfragen beim Pausengespräch. Ist das Beethoven? Vernahm die Berliner Morgenpost. Und auch die Kritik war sich ihrerseits in ihrem Urteil nicht einig. Während Adolf Weismann in der BZ am Mittag einen vollendeten Sieg des Kapellmeisters und des Regisseurs über Beethoven vermeldete, der bei ihm freilich im Großen und Ganzen den Eindruck einer fühllosen Kuriosität hinterließ, jubilierte Heinrich Strobel in der Thüringer Allgemeinen: Eine reformatorische Tat. Sie wirkte reinigend. Sie fegte Schlamperei und Mimenroutine hinweg, die seit Jahrzehnten das Kunstwerk überwucherten. Ein Fidelio ohne theatralisches Pathos, ohne bombastisches Geschluchze, ohne biedermännische Banalitäten, ohne naturalistische Peinlichkeiten. Unzulässige subjektivistische Aneignung? Oder ein Befreiungsschlag gegen hohl gewordene Konventionen? Dieser Deutungskampf fand bei einer Reihe weiterer Klassiker-Inszenierungen an der Krolloper eine Fortsetzung. Etwa wenn der Brecht-Freund Kaspar Neher Bizets Carmen ausstattete. Oder der Bauhauskünstler Laszlo Moholy-Nagy Hoffmanns Erzählungen von Offenbach. Ihren Höhepunkt fanden die Auseinandersetzungen am 15. Januar 1929 bei der Inszenierung des Fliegenden Holländers von Richard Wagner. Es inszenierte der renommierte Schauspielregisseur Jürgen Fehling. Das Bühnenbild hatte, wie beim Fidelio, Ewald Dülberg gestaltet. Am Pult stand natürlich Otto Klemperer. Diesmal blieb es nicht beim Zischen und Zischeln. Der Kroll-Dramaturg Hans Curiel erinnerte sich Jahrzehnte später an einen wahrhaft stürmischen Premierenabend, der sich indes schon früh am Tage abgezeichnet hatte. Am Morgen der Premiere rief der Berliner Polizeipräsident persönlich in der Kroll-Oper an. Es seien für den Abend gegnerische Demonstrationen geplant. Er empfehle polizeilichen Schutz. Wir lachten. Am Abend aber besetzten 50 teils uniformierte, teils ziviltragende Polizisten exponierte Stellen und die Türen des Zuschauerraumes. In der Pause erfolgten einige Festnahmen. Noch heute gilt Fehlings und Klemperers Holländer als der wohl größte Opernskandal einer daran gewiss nicht armen Epoche. Aber warum wurde er das eigentlich? Die Musikwissenschaftlerin Camilla Borg. Ich glaube, aus mehreren Gründen. Die Provokation begann eigentlich schon damit, dass Klemperer eine Frühfassung Wagners dirigierte, die wesentlich härter instrumentiert war und deswegen schon von der Musik her sozusagen das Publikum eigentlich vor den Kopf stieß. Dann hatte Ewald Dülberg eine radikal reduzierte Szenerie entworfen, die also Abstand nahm von jeder Schauer- und Matrosenromantik, wie man sie sonst vielleicht auf der Bühne erwartet hat. Auf die Spinnenräder beispielsweise wurde völlig verzichtet. Die Kostüme der Matrosen erinnerten stark an Arbeiterkleidung. Der Holländer trat nicht mehr mit dem gewohnten Bart auf und Senta war eigentlich eine moderne Frau im grauen Rock und blauen Pullover. Das heißt, es gab also eine Bildsprache und auch eine Kostümsprache, die sich radikal an der Gegenwart orientierte. Und die natürlich die Wagner-Anhänger, die mit bestimmten Erwartungen hier in die Oper gingen, brüskierte und entsprechend auch dann zu Protesten motivierte. Zeitgenössische Kostüme und der Verzicht auf hergebrachte Maske und Requisiten sind heutzutage Selbstverständlichkeiten eines Repertoirebetriebs, der davon ausgeht, dass wiederkehrend auf die Bühne gebrachte Stücke nur im Wechsel von Darstellungsweisen lebendig bleiben. Vor knapp 100 Jahren wurde das ganz anders gesehen. Allein die Missachtung einer bewährten Inszenierungsschablone war damals Skandalon genug und wurde es erst recht dadurch, dass Klemperer und seine Dramaturgie diese Haltung auch noch mit einem gewissen Wahrheitsanspruch vertraten. Dass sich in der Berliner Staatsbibliothek gerade die Holländer-Partitur von der Uraufführung 1843 in Dresden aufgefunden hatte, mag ein glücklicher Zufall gewesen sein. Und die Differenzen zur gebräuchlichen jüngeren Fassung mögen sich im Wesentlichen auf ein paar später hinzukomponierte, den Opfertod der Senta verklärende Harfenklänge reduzieren lassen. Dennoch hielten Klemperer und seine Mitstreiter mit diesem Fund ein gewichtiges Argument dafür in Händen, dass es nicht immer im Sinne eines Stückes war, blind Traditionen fortzuschreiben. Sondern ein gründliches, hermeneutisches Studium der Stücktexte an dem Beginn eines jeden Inszenierungsprozesses gehörte und manchmal zu einer radikal anderen Bühnendarstellung führen konnte. Dieser sehr grundsätzliche Gegensatz darüber, wie man sich einem Stück zu nähern hatte, verband sich bei den Auseinandersetzungen um die Kroll-Oper zweifellos mit Konflikten auch über Stilfragen. Wo bislang gemalte Kulissenbilder und große, opernhafte Gesten dominiert hatten, setzten Fehling und Klemperer mit einem prominenten, eigentlich der bildenden Kunst entstammenden Begriff der Zeit auf eine neue Sachlichkeit, auch auf der Opernbühne. Dass das Besondere ihres Holländers tatsächlich wesentlich in einer Kunst des Weglassens und Abstrahierens von altem Schwulst bestand, schildert sehr prägnant und auch ein bisschen süffisant Alfred Einsteins Holländer-Rezension aus dem Berliner Tageblatt. Das Revolutionierende der Aufführung liegt im Szenischen. Da gibt es keine norwegischen Felsenriffe, an die Schifflein im Sturm anlaufen, sondern eher einen Hamburger Pier, an dem Dahlans Fahrzeug bereits gesichert steht. Hier wird niemand seekrank, es sei denn der gute Wagnerianer. Der gute Wagnerianer. An ihm kommt natürlich nicht vorbei, wer zu erklären versucht, warum ausgerechnet bei diesem trockengelegten Holländer alle Dämme brachen. Wie die Werke keines anderen Komponisten waren Wagners Musikdramen kunstreligiös aufgeladen. Der Theaterbesuch bei den Festspielen in Bayreuth beinahe zum Gottesdienst überhöht. Dazu trug vermutlich nicht nur die Stilisierung Wagners zum Lord-Siegelbewahrer der heiligen deutschen Kunst bei, sondern auch die Tatsache, dass Wagner selbst bei den ersten Festspielen die Einstudierung verantwortet hatte und die Ergebnisse als Musterinszenierungen überall auf der Welt nachgeahmt wurden. Über die Einhaltung wachte neben den Gralshütern der Familie eine große Gemeinde von Wagner-Gläubigen, die in zahllosen Vereinen organisiert war und auf die in ihren Augen rechte Auslegung der heiligen Schriften des Bayreuther Meisters pochte. Wenig überraschend gab es aus diesem Kreis auch Wortmeldungen in der Causa Kroll, etwa seitens des Richard-Wagner-Verbandes Deutscher Frauen e.V. Wir richten an das preußische Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung in Hinblick auf die Tatsache, dass hier ein deutsches Kulturgut aufs Schwerste geschädigt und bedroht wird, die Bitte, eine Vorstellung zu unterbinden, die mit ihren zahlreichen Verfehlungen dem Volke ein völlig falsches Bild von Wagners Werk darbietet und dem Ansehen einer staatlichen Bühne abträglich ist. Vom Kulturministerium wurde dieser Appell nicht erhört. Wohl hatte der Holländer aber ein parlamentarisches Nachspiel im preußischen Landtag. Auf Geheiß der Deutschnationalen Volkspartei wurde Dramaturg Curiel vorgeladen und musste peinliche Fragen beantworten. Auch wenn weitergehende Folgen zunächst ausblieben, die Krolloper war spätestens hiermit ins Fadenkreuz immer brachialer auftretender völkischer Kreise geraten. Nahezu jede Premiere geriet fortan zum Politikum. Denn auch im Bereich der zeitgenössischen Oper fuhren Klemperer und sein Team ein äußerst mutiges Programm. Neben Igor Strawinskys Ödipus Rex oder seine Geschichte vom Soldaten erarbeitete man hier in 4 Jahren mehrere Werke, unter anderem von Ernst Krenek. Arnold Schönbergs Einakte Erwartung und Glückliche Hand erlebten bei Kroll Erstaufführungen. Und gleich 3-mal wagte man sich an Partituren des jungen Berliner Kompositionsprofessors Paul Hindemith. Kardiak und Hin und Zurück wurden dabei ebenfalls erstmalig in Berlin gegeben. Und die lustige Oper Neues vom Tage kam am 8. Juni 1929 bei Kroll zur Uraufführung. Die Türe war nicht verschlossen, ist das eine Aufforderung? Es ist meine Pflicht. Wir hatten verabredet, uns hier im Hotel zu treffen, um endgültigen Grund zur Scheidung zu geben. Sind Ihnen aus der Geschichte Beispiele bekannt, dass ein Herr eine Dame ins Badezimmer verfolgt? Neue Zeiten, neue Methoden. Erlauben Sie, dass ich mich meines Anzugs entledige. Sind Sie wahnsinnig? Entdiene deine Kundengut ist der Grundsatz unserer Firma. Besonders einer schönen Kundin gegenüber. An ihrem Gutachten liegt mir gar nichts. Heute ein nur noch selten gespieltes Werk, atmet Neues vom Tage sehr viel Kolorit der 1920er Jahre. Nicht nur, weil es einmal mehr viele damals aktuelle musikalische Idiome integriert. Auch den technischen und gesellschaftlichen Fortschritt der Zeit bildet es durchaus ironisch ab. Und parodiert nebenbei, wie Camilla Borg erläutert, außerdem die Mechanismen einer schon damals als überdreht empfundenen Mediengesellschaft. Neues vom Tage ist in der Tat, könnte man sagen, so eine typische Zeitoper. Es wird eine scheinbar leichte Geschichte präsentiert. Laura und Eduard wollen sich scheiden lassen, stellen aber auf dem Standesamt dann fest, dass ihnen der Scheidungsgrund fehlt und suchen dann zwanghaft nach einem solchen Scheidungsgrund. Laura lässt sich mit dem schönen Herrn Hermann ein. Es entstehen dann allerlei Verwicklungen. Schließlich hat das Paar kein Geld mehr und eigentlich merken sie am Schluss, dass sie sich doch gar nicht scheiden lassen wollen. Sie sind aber dann verdammt sozusagen von dieser ganzen Maschinerie, die sie losgetreten haben, ihre Geschichte permanent weiterzuspielen. Sie gelangen ins Varieté, in Kinos und müssen ständig ihren Fall nachspielen. Am Schluss sind sie eigentlich gar keine Menschen mehr, sondern nur noch das Neue vom Tage, die neueste Nachricht sozusagen. Und tatsächlich kommt diese Oper erstmal daher als amüsante Zeitoper. Wir haben auch alle die typischen Ingredienzien einer Zeitoper, die neuen Medien auf der Bühne. Es gibt sogar eine Arie, die die Protagonistin in der Badewanne singt und sie lobt die Vorzüge der Warmwasserversorgung. Eine spektakuläre Szene, die zugleich auch musikalisch sehr interessant ist. Aber das Ganze entpuppt sich eigentlich am Schluss als eine ziemlich bissige Parodie über die Zeitoper und natürlich auch über die aktuelle massenmediale Situation in der Weimarer Republik, wo eigentlich die Menschen immer weiter sozusagen entsubjektiviert werden und schließlich nur noch Objekte massenmedialer Berichterstattung sind. Auch auf Hindemiths Komponierstil ist gerne das einer gleichnamigen Mannheimer Kunstausstellung aus dem Jahr 1925 entlehnte Modewort der neuen Sachlichkeit angewendet worden. Inwieweit dieser Begriff musikästhetisch Sinn ergibt, daran scheiden sich die Geister. In der Tat ist es nicht ganz einfach, diesen Begriff für die Musik anzusetzen. Also ich würde nicht sagen, dass es ein fester Stilbegriff ist und man bestimmte stilistische Merkmale festlegen könnte und sagen könnte, das ist jetzt der musikalische Stil der neuen Sachlichkeit. Eigentlich ganz im Gegenteil. Es ist ja eher die Polystilistik, also das Verbinden ganz unterschiedlicher musikalischer Tonfälle, was diese ganzen Werke, die wir hier diskutieren, auszeichnet. Lassen Sie jetzt das Geschäft beiseite! Obwohl eine mit Watteschaum gefüllte Badewanne und das fleischfarbene Ganzkörpertrikot der darin sitzenden Laura-Darstellerin bei einigen prüden Zeitgenossen Schnappatmung verursachte, Neues vom Tage wurde kein Theaterskandal. Das Publikum verhielt sich äußerst beifällig, lesen wir bei Oskar Bie im Berliner Börsenkurier. Und Alfred Einstein sorgte sich im Berliner Tageblatt nach so viel Ehekrach auf der Bühne scherzhaft um das Eheglück von Komponist und Hauptdarstellerin. Hindemith musste oft erscheinen und bekam einen öffentlichen Kuss von Grete Stückgold, was für die im Parkett sitzenden beiderseitigen Ehehälften hoffentlich keinen Scheidungsgrund abgibt. Der Gegenwind für die Kolloper war damit jedoch nicht dauerhaft abgeebbt. Obwohl namhafte Künstler gerade aus dem Bereich der bildenden Kunst wie Laszlo Morley-Nagy, Oskar Schlemmer oder Giorgio De Chirico sich bei Kroll die Klinke in die Hand gaben und obwohl die Kroll-Premieren von Literaturnobelpreisträger Thomas Mann über Philosoph Ernst Bloch bis zu Außenminister Gustav Stresemann regelmäßig prominente Besucher anzogen, die Auslastung im Repertoirebetrieb blieb mäßig. Spätestens seit dem Schwarzen Freitag vom 24. Oktober 1929 und der nachfolgenden Weltwirtschaftskrise wurde dieser Umstand zum existenziellen Problem. Aufgrund der hohen Arbeitslosenzahlen konnte die Volksbühne immer weniger Tickets abnehmen und so machten erstmals bereits im Frühjahr und abermals im Herbst 1930 Gerüchte über eine bevorstehende Schließung der Kolloper die Runde. Die Rolle, die Generalintendant Tietjen dabei spielte, blieb undurchsichtig. Die Kulturschaffenden zeigten sich entsetzt und begannen auch öffentlich für deren Bestand zu kämpfen. Igor Strawinski etwa ließ sich in der Zeitung Tempo mit den Worten zitieren: »Ich will es noch nicht glauben. Dieser Verlust wäre nicht zu verschmerzen. Es handelt sich hier um ein Institut, das auf der Welt einzig dasteht. Das allein unter allen Operntheatern aus einer bestimmten künstlerischen Idee geleitet ist, dass allein in seinem Spielplan eine einheitliche Linie und die einzige heute noch mögliche festhält. Meine Hoffnung ist, vom Schluss der Spielzeit trennen uns noch 8 Monate, und in dieser langen Zeit kann manches Unvorhersehbare sich ereignen, das der Schließung zuvorkommt. Das tat es aber nicht mehr. Mit Stimmen des Zentrums und der Rechtsparteien, bei Stimmenthaltung der Sozialdemokraten, beschloss der Preußische Landtag am 25. März 1931 die Schließung der Kolloper. Ein fataler Triumph für diejenigen Kräfte, die dafür aus politischen Gründen unter Einsatz von Hetze und Gewalt 4 Jahre gekämpft hatten und sich durch dieses Ergebnis in ihren Mitteln des Kulturkampfes bestätigt fühlen durften. Die deutsche Erstaufführung von »Aus einem Totenhaus«, die Klemperer bereits nicht mehr leitete, war am 29. Mai 1931 die letzte Premiere seiner Krolloper. Dass diese, wenn auch nur 4-jährige, so doch denkwürdige Ära des Musiktheaters 1,5 Jahre vor der sogenannten Machtübernahme der Nazis ausgerechnet mit Leoš Janáčeks düsterer Lageroper zu Ende ging, erscheint im Rückblick bereits wie ein Fanal. Die unheilvolle Verbindung aus ökonomischem und politischem Druck bekamen auch die anderen Kulturinstitutionen der Stadt zu spüren und gingen künstlerisch entsprechend immer weniger Wagnisse ein. Die von Erich Kleiber geleitete Uraufführung der großformatigen Tableauoper Christoph Columbus von Darius Milhaud 1930 an der Staatsoper war eine seltene Ausnahme. Eher noch war es die Städtische Oper in Charlottenburg, die in den späten Weimarer Jahren die Fahne der Avantgarde im Musiktheater hochhielt. Seit 1931 amtierte hier der ambitionierte Operndirektor Karl Ebert und brachte neben Schrekers Schmied von Gent unter anderem auch Kurt Weils Oper Die Bürgschaft zur Uraufführung. Etwas besser als den Opernhäusern ging es vergleichsweise noch den Operetten und Revue-Theatern. Der Admiralspalast brummte trotz einer zwischenzeitlichen Insolvenz auch weiterhin. Und auch das große Schauspielhaus, nur wenige Meter entfernt auf der anderen Seite der Friedrichstraße, feierte noch in den frühen 30er Jahren rauschende Publikumserfolge. Ursprünglich war die riesige expressionistische Tropfsteinhöhle, wie der Volksmund sie nannte, von Architekt Hans Pölzig für Max Reinhardt gestaltet worden, der hier seine großen Antikenprojekte verwirklichte. Nachdem Reinhardt sich zwischenzeitlich mit der Berliner Kritik überworfen und der Stadt den Rücken gekehrt hatte, war die künstlerische Leitung auf ein paar Umwegen schließlich an den Regisseur Erik Scharell übergegangen. In dessen Verantwortung hielt auch hier seit 1924 die große Revue-Operette Einzug. Seine größte und erfolgreichste Produktion war dabei 1930 ein Stück, das so gar nicht nach Berlin klingt. Zwar entführte das so apostrophierte Singspiel im Weißen Rössel sein Publikum mit allerlei folkloristischen Anklängen ins idyllische Salzkammergut. Aber anders als in den rührseligen Nachkriegsverfilmungen fällt es keineswegs in die Rubrik musikalischer Postkartenkitsch. Wie durchaus üblich bei Scharell hatte ein ganzes Team von Komponisten und Librettisten um den musikalischen Chefautor Ralf Benatzky beim Rössel an einer Show der Superlative mitgestrickt, die neben Zither, Schuhplattler und Watschentänzern einmal mehr auch Foxtrot, Slowfox und Shimmy auffuhr und den Gegensatz zwischen Metropole und Landleben musikalisch höchst ironisch ausspielte. Der Rhythmus, die Zweiteilung setzt sich bis ins Orchester fort, dessen linke Jazz, dessen radikale Rechte Zither und Laute sind. Heimwehlaute unter steirer Hut und Hahnenschwanz. Bemerkte Viktor Wittner in der BZ am Mittag und überliefert, mit welchem Aufwand die Bergwelt hier nach Berlin geschafft wurde. Die Landschaft von Wolfgang baut sich bis in die alpenglühenden Gipfel auf und geht rund ums Parkett, das zum Talkessel wird. Die Echtheit zu beglaubigen, rollte ein richtiger Omnibus auf die Bühne, allerdings viel zu pünktlich. Der See ladet zum Bade, ein Wasserfall spult seinen silbernen Zwirn, ein richtiger Regen schnürlt vom Himmel und Ziegen meckern dich an. Charels Revuen liefen im Schnitt en suite 6 bis 8 Monate. Umgerechnet auf die Saalgröße mit seinen über 3000 Plätzen erreichten sie damit viele 100.000 Besucherinnen und Besucher. Das Rössel brachte es sogar auf sagenhafte 416 ausverkaufte Vorstellungen und überschritt somit locker die Millionengrenze. Mit dem gegenüber nur 2400 Plätzen war das Metropoltheater zwar etwas kleiner dimensioniert. Seinem Ruf als Berlins berühmtestem Revue- und Operettentheater tat dies aber keinen Abbruch. Grund genug, die Linden zu kreuzen und auch dieser Berliner Institution nochmal einen Besuch abzustatten. Es ist eine Zeitreise, die in diesem Fall ganz konkret durch verschiedene historische Schichten hindurchführt. Dort, wo sich früher das Metropoltheater befand, stößt man heute nämlich auf einen modernen Theaterbau, die Komische Oper. Ihre Sandsteinfassade stammt aus den 1960er Jahren, als das Haus unter seinem Gründungsdirektor Walter Felsenstein zu einem in Ost wie West gleichermaßen viel beachteten Leuchtturm eines kritisch-realistischen Musiktheaters aufstieg. Auch die Foyers sind moderner Gestalt. Der Theatersaal, der sich dahinter auftut, freilich ist reinster Neo-Rokoko aus der Werkstatt des umtriebigen Wiener Theaterarchitekturbüros Fellner und Helmer und beherbergte in der Tat bis 1945 das Metropoltheater. Anders als seine Hülle, die in den letzten Kriegswochen schwer beschädigt wurde, überlebte der Theatersaal den Krieg quasi unversehrt und dient bis heute der 1947 hier eingezogenen Komischen Oper als Spielstätte. Normalerweise, muss man einschränken. Denn seit Sommer 2023 ist die Komische Oper wegen einer Generalsanierung vorübergehend ins Schillertheater nach Charlottenburg umgezogen. Mit Stadthistoriker Arne Krasting dürfen wir dennoch die Baustelle begehen und besichtigen, was dort die Jahrzehnte überdauert hat. Und das Beeindruckende ist, wenn wir jetzt heute hier in der Baustelle sitzen und uns umschauen, sehen wir immer noch einmal die alte Ranganordnung des Theaters von Fellner und Helmer. Wir sehen Stuckelemente, die noch aus der Zeit erhalten geblieben sind, ein bisschen gemischt mit später hinzugefügten Stuckelementen. Und vor allem in der Mitte ist der große, große Kronleuchter tatsächlich noch aus dem Jahr 1892 ein riesiges Monstrum, möchte man sagen, 800 Kilo schwer. Ja, allerdings sehen wir ihn heute nicht, denn er ist abgehängt worden für die Renovierung in 2000 Einzelteile untergliedert. Ja, wartet er gerade auf die Wiederauferstehung. Die Verbindung mit dem Metropoltheater über die Kontinuität der Bespielung gehörte selbstredend von Anfang an zur Identität der in der DDR neu gegründeten Komischen Oper. Wirklich programmatisch für die eigene künstlerische Ausrichtung wurde dieser Rückbezug jedoch erst unter der Intendanz von Barry Kosky. Ich bin gekommen nach Deutschland und Berlin. Ich habe die ganze Geschichte von der Komischen Oper in meinem Kopf. Aber die ganze Geschichte von dem Metropoltheater, das war der Theater vor 1933, war für mich eine komplett neue Reise, ein komplett neues Land. Und wann ich habe angefangen zu sehen, eigentlich, was ist passiert da, welche Stück sind da. Welche Komponistin Landes Leckens war uraufgeführt in The Metropoltheater? Eine Frau, die weiß, was sie will. Ich habe auch das gemacht mit Dagmar Manzel und Max Hopp in 2015 in einer besonderen Fassung. Ein Meisterstück dieser Genre, Berlin-Genre, war uraufgeführt da. Man sieht, dass The Metropoltheater war in der Landschaft von Berlin ein unglaublicher, wichtiger Theater. Ein wichtiges Theater war das Metropoltheater tatsächlich sogar schon zur Kaiserzeit, wo es nach seiner Gründung 1892 zunächst einige Jahre noch Theater unter den Linden hieß. Das war zwar ein kleiner Etikettenschwindel, aber... Das hat sich natürlich besser verkauft. Wenn man also unter den Linden war, dann hatte man zwei Möglichkeiten, hierher zu kommen. Einmal über die Kreuzung rüber, Friedrichstraße unter den Linden, mit den ganzen Kaffeehäusern, Café Kranzler, Victoria Café, Café Bauer, die Friedrichstraße runter, in die Bärenstraße rein. Oder der kürzere und vielleicht auch attraktivere Weg war über eine Passage gewesen. Die Lindenpassage, früher auch Kaisergalerie genannt, wo man so in einem schrägen Winkel von unter den Linden eben zur Bärenstraße vorgedrungen ist. Auf dem Weg hatte man diverse Attraktionen, neben Kaffeehäusern, vielen Geschäften gab es dort ein Panoptikum und sogar ein kleines Kabarett, wo Claire Waldorf ausgetreten ist. Bald brauchte das Metropoltheater, wie es seit 1898 hieß, solche Begleitattraktionen nicht mehr, sondern war selbst Marke genug. Von den berühmten Jahresrevuen, auf die das vor allem zurückging, war schon zu hören. Victor Holländer als dafür hauptverantwortlicher Hauskomponist und Fritzi Massari als Star auf der Bühne waren die Garanten dieses Erfolgs. Sie vor allem machten den Titel der Revue von 1905 Auf ins Metropol zum kategorischen Imperativ für alle, die damals in Berlin etwas erleben wollten. Immer ein Privattheater bildeten sich die bewegten Zeiten der Weimarer Republik natürlich auch in der Entwicklung des Metropols ab. Auch nach dem Abgang der Massari regierte hier weiter die große Operette. Mit Richard Taube in der Hauptrolle kam am Metropoltheater unter anderem Franz Lehars Land des Lächelns 1929 zu seiner umjubelten Uraufführung. Geleitet wurde es damals schon von den Brüdern Alfred und Fritz Rotter, die ein regelrechtes Theaterimperium mit diversen Sprech- und Musikbühnen in Berlin aufgebaut hatten. Was am Metropoltheater erfolgreich reüssiert hatte, wanderte später gerne an das mittlerweile ebenfalls von den Rotters bespielte Theater des Westens und umgekehrt. Dennoch oder gerade deswegen geriet das Metropoltheater während dieser Ägide in eine bedrohliche finanzielle Schieflage. Daraus befreien sollte es die zwischenzeitlich verlorene, jetzt aber wieder zurückgeholte größte Tochter, Fritzi Massari. Oskar Strauß, der ihr schon viele Rollen und Stücke auf den Leib geschrieben hatte, kam ihr hier in seiner Backstage-Komödie »Eine Frau, die weiß, was sie will« ganz besonders nah. Die Figur der so berühmten wie selbstbewussten, wie von den Männern umschwärmten Künstlerin Manon Cavallini, trägt eindeutig Züge ihrer Darstellerin. Ich bin eine Frau, die weiß, was sie will. Ich habe mein Tempo, ich habe meinen Stil. Ich habe meine Hemmungen fest in der Hand. Ein bisschen Gefühl und ein bisschen Verstand. Ich kenne meine Grenzen, ich höre die Zeit. Die Stimme des Tages, da weiß ich Bescheid. Voila, Interesse, grad los auf mein Ziel. Ich weiß ganz genau, was ich will. Die Premiere von »Eine Frau, die weiß, was sie will« am 1. September 1932 geriet zum letzten Triumph der Massari in Berlin. Die Vossische Zeitung vermeldete vom Schlussbeifall durchaus Kurioses. Die Heimkehr der verlorenen Tochter ins Vaterhaus. Mit Jubel, Blumen und einem kleinen Tieropfer. Der Übereignung eines lebenden Wauwaus von sehr beliebter Rasse. Eine Huldigung, die selbst die Göttliche zu überraschen schien. Hinter den Kulissen war die Situation indes äußerst prekär. Ihre Gage erhielt im Dezember nur noch die Massari. Alle sonstigen Einnahmen wurden den bankrotten Rotters von der Stelle weggepfändet. Der jüdische Hintergrund der Brüder ließ dieser Affäre Wasser auf die Mühlen der nach der Macht greifenden Nationalsozialisten werden, die eine wüste antisemitische Kampagne gegen das Metropol starteten. Ins Fadenkreuz der Anfeindungen geriet dabei auch Fritzi Massary, die in den Aufführungen mit »Juden rausrufen« attackiert wurde. Auch wenn das Publikum diese Störkommandos, wie es heißt, mit orkanhaftem Beifall zum Schweigen brachte, waren es doch die letzten Auftritte der Massary in Deutschland und das Ende des Metropoltheaters in der Behrenstraße als weltoffener Operettenbühne. Ich bin eine Frau, die weiß, was sie will. Ich habe mein Tempo, ich habe meinen Stil. Ich weiß, wie man Golf spielt und wie man chauffiert. Bin nicht zu sachlich, nicht zu kompliziert. Ich liebe das Helle, die Schönheit, die Kraft. Ich liebe das Geld, weil es Freiheit mir schafft. So erkennbar sich in der Spätphase der Weimarer Republik die Zeitläufte verdunkelten, auch auf ihren letzten Metern gingen auf der Musikbühne immer noch neue Sterne auf. Womit wir bei Paul Abraham wären, der vielleicht letzten Künstlerpersönlichkeit, die in Berlin vor 1933 zum Superstar der Operette avancierte. Abraham wurde 1892 in der damals ungarischen Bacska geboren. Trotz eines Kompositionsstudiums an der Königlich Ungarischen Musikakademie in Budapest waren seine Anfänge fast ein wenig halbseiden. Er dirigierte in Cafés und Jazzkellern und verbrachte 1924 wegen verwegener Bankgeschäfte einige Wochen im Gefängnis. Seit 1927 aber nahm Abrahams Karriere Fahrt auf. Zunächst als Dirigent, dann auch als Komponist mit eigenen Uraufführungen am Budapester Hauptstädtischen Operettentheater, schließlich auch mit einem Beitrag zum allerersten UFA-Tonfilm »Melodie des Herzens«. Bin kein Hauptmann, bin kein großes Tier, sondern nur ein ungarischer Honvéd-Musketier. Trotzdem sagt das Mädel meiner Wahl, in der Liebe bin ich mehr wert als ein General. Gibt doch etwas, was der höchste Offizier halb so gut weiß wie sein letzter Musketier. Denn beim Küssen geht es drauf und dran. Rettet er, da kommt's auf andere Dinge an. Mit dieser Empfehlung wagte Paul Abraham den Sprung in die damalige Hauptstadt der Operette nach Berlin. Und hier, so Barry Kosky, habe er sich umgehend heimisch gefühlt. Paul Abraham war vor ein paar Jahren in Berlin. Er war kein Berliner, aber er hat sofort die Stadt verstanden. I mean, seine Gulasch-Partys in seiner Villa in Fasanenstraße war absolut the place to be nach Vorstellung. Und in dieser Villa in Fasanenstraße, das war viel Drogen, viel Alkohol, viel Sex dabei. Die ganze Berlin-Kulturszene war oft da. Und nicht nur die Operette-Menschen von Oper, vom Sparttheater, egal ob es Max Reinhardt oder andere Menschen, das war ein unglaublicher Meeting Point spät am Abend. Große Partys prägen auch Abrahams wahrscheinlich bekannteste Operette, Ball im Savoy, die am Weihnachtsvorabend 1932 im großen Schauspielhaus zur Uraufführung kam. Auch wenn sich nicht alle wichtigen Szenen hier im großen Ballsaal, sondern manche auch in Separés zutragen. Für Barry Kosky, der Ball im Savoy gleich zu Beginn seiner Dekade an der Komischen Oper spektakulär wiederentdeckte, liegt Abrahams spezifische Qualität durchaus in einem gewissen Mut zur Maßlosigkeit. Paul Abraham war, ich glaube, interessiert in dieser großen Form. Er war kein Mann für die kleinen Sachen, Abraham. Die Orchestrierung für seine Berlin-Stücke, besonders Ballesrohre, war riesig. Und ich glaube, er hat großes Interesse in, wie kann die Operette eine andere Form in Berlin haben. Und er war sehr erfolgreich in diese Sachen, weil man hört zum Beispiel in einem Stück wie Ball im Savoy Jazz, Charlestons und Foxtrot und alle diese Elemente, Tango, man hört Walzer, man hört eigentlich einen Spiegel von was man in der Straße hört, was war da schon in der Straße. Schwer zu vorstellen, was für eine Sensation diese Stücke war. Man kann von Paul Abraham nicht erzählen, ohne auf seinen Textdichter Fritz Löhner-Beder zu sprechen zu kommen. Auch Löhner-Beder stammte aus Böhmen. Franz Leha verdankte ihm unter anderem sein Land des Lächelns Und mit Paul Abraham arbeitete er nicht nur beim Ball im Savoy, sondern auch schon vorher bei der Blume von Hawaii zusammen. Darüber hinaus schuf er die Verse für etliche Prominente, gern auch von den Comedian Harmonists interpretierte Schlager von »O Donna Clara« bis »Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren«. An Löhner Beder und seine hintersinnigen Liedtexte muss man unweigerlich denken, wenn die Literaturwissenschaftlerin Edel Matala de Matza auf die Frage antwortet, wovon für sie die spezifische Faszination des Weimarer Musiktheaters ausgeht. Das ist tatsächlich, dass in der deutschen Sprache durch eine Kultur des Couplets und des schnellen Dialogs eine Art von Sprachwitz auf der Bühne komödiantisch ausgereizt worden ist, wie das in meiner Wahrnehmung danach nicht mehr der Fall war. Also eine Liedkultur, in der auch die Lust an der Blödelei, die Lust aus dem Reim einen Funken zu schlagen und damit ironisch, süffisant, skeptisch auf Zeitmoden zu blicken, Zeitgeschehen zu begleiten, aber auch, wie soll ich sagen, eigene Sehnsüchte zu ironisieren. Der ironische Wortwitz, die Lust am ständigen Crossover, ihre dezidiert internationalistische Prägung. All das hat dazu geführt, dass die Operette seit ihren Anfängen bei Jacques Offenbach von Freund wie Feind immer wieder als jüdische Kunstform gelabelt worden ist. Ihrem Erfolg hat das keinen Abbruch getan. Im Kontext der antisemitischen Ideologie der Nazis geriet sie jedoch ins Fadenkreuz und zog deren Hass in besonderer Weise auf sich. Nochmal Barry Kosky. Die Operette-Bühne auf diese Zeit, am Ende dieser goldenen Periode in Berlin in 32, 33, war natürlich eine liberal, offener, witziger, cosmopolitan Raum. Und das für die Nazis war eine perfekte Repräsentation auf dieser Operette-Bühne über alles, was sie haben gehasst. Und dann war man kombiniert, dass viele Darsteller und Komponisten und Autoren waren auch Juden. Dann man hat einen perfekten Feind für die Nazis auf der Bühne. Die Operette-Bühne war für die Nazis unerträglich in dieser Zeit. Und sie säuberten sie, kaum dass sie die Macht dazu hatten. Abrahams Ball im Savoy ging als vorletzte Operette der Weimarer Republik in deren Geschichte ein. Nach der sogenannten Machtergreifung durch die Nationalsozialisten, etwas mehr als einen Monat später, wurde die Produktion sofort abgesetzt. Nur 10 Tage vor der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler folgten, als Schwanengesang, noch Jaromir Weinbergers »Frühlingsstürme«, deren Uraufführung mit Richard Tauber in der männlichen Hauptrolle am 20. Januar 1933 im Admiralspalast über die Bühne ging. Die Vossische Zeitung besprach die Premiere anderntags in wenigen Zeilen, die keinen Bezug zur aktuellen politischen Situation herstellten und doch in ihrer Lakonie auf eine gewisse Ahnung vom bevorstehenden Ende einer Epoche schließen lassen. Eine in vielem Sinne fast tragische Operette. Fast tragisch das Werk des Komponisten, der, zur Oper geboren, ein Werk zwischen den Gattungen lieferte. Fast tragisch darum die Haltung des Publikums, das zu einer landläufigen Operette eine Art Opernmusik fand. Das Schicksal naht uns immer wieder, so wie ein Traum, der rasch vergeht. Es führt uns nach Glück vorüber und klärt uns auf, wenn's längst zu spät. Der Terror, der nach dem 30. Januar sofort einsetzte, traf ganz besonders die Kulturschaffenden. Übergriffe häuften sich. Mit den Worten »Judenlümmel, raus aus Deutschland« wurde unter anderem Richard Tauber im März 1933 vor dem Hotel Adlon von einem SA-Trupp angegriffen und niedergeschlagen. Spätestens nach den Reichstagswahlen am 5. März begann die systematische Entpflichtung, wie es im nationalsozialistischen Amtsdeutsch hieß, unliebsamer Verantwortungsträger aus kulturellen Leitungspositionen. Am 11. März wurde die Städtische Oper von der SA besetzt und Intendant Ebert abgesetzt. Auch andere Intendanten wurden ihrer Ämter enthoben, ihre Theater auf Linie der neuen Machthaber gebracht. Eine besonders makabre Bedeutung auf dem Weg zur Gleichschaltung sämtlicher Lebensbereiche kam dabei jenem Ort zu, der wie kaum ein anderer für den künstlerischen Aufbruch des Musiktheaters in der Weimarer Republik gestanden hatte, der Krolloper. Nachdem das letzte gewählte Parlament der ersten Deutschen Republik durch den Reichstagsbrand vom 27. 28. Februar obdachlos geworden war, musste ausgerechnet die Krolloper als Schauplatz seiner Selbstabschaffung herhalten. Am 23. März 1933 nahm der Reichstag mit den Stimmen von NSDAP und DNVP, aber auch der verbliebenen sogenannten bürgerlichen Parteien, gegen die Stimmen allein der SPD und in Abwesenheit der bereits verbotenen KPD das Ermächtigungsgesetz an, das den Weg in die totalitäre nationalsozialistische Diktatur bereitete. Der SPD-Vorsitzende Otto Wels sprach seine berühmten letzten freien Worte vor dem deutschen Parlament. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Viele Protagonistinnen und Protagonisten der zurückliegenden drei Stunden waren damals bereits nicht mehr in Berlin. Als eine der ersten hatte Fritzi Massary bereits im Dezember 1932 die Flucht ergriffen. Über Wien, London, die Schweiz und Frankreich emigrierte sie seit dem Flugzeugabsturz ihres Mannes Max Pallenberg 1934 verwitwet, 1939 in die USA, wo sie nie wieder auftrat und 1969 in Beverly Hills verstarb. Dort traf sie unter anderem Oskar Strauss wieder, der nach dem Krieg jedoch nach Österreich zurückkehrte. Lotte Lehmann und Alfred Einstein hingegen lebten bis zu ihrem Tod in Kalifornien. Der alte Rivale der Massary, Richard Tauber, blieb bis zum Anschluss 1938 in Österreich und ging dann nach Großbritannien, wo er 1948 verstarb. Ebenfalls im britischen Exil verstarb bereits 1943 Hermann Haller. Paul Abraham emigrierte über Budapest und Kuba in die USA, konnte dort allerdings künstlerisch nicht Fuß fassen. Er erkrankte schwer, unter anderem an Syphilis, kehrte in den 50er Jahren nach Europa zurück und verstarb, weitgehend vergessen, 1960 in Hamburg. Sehr viel erfolgreicher in den USA war Kurt Weill, der sein Glück am Broadway machte. Auch Ernst Krenek folgte seinem Max aus Johnny spielt auf nach Amerika und lebte dort bis zu seinem Tod 1991. Bereits 1957 war Erich Wolfgang Korngold im amerikanischen Exil verstorben. 1967 Jaromir Weinberger. Erik Scharell arbeitete durchaus erfolgreich an Theatern in Manhattan, kehrte nach der Befreiung vom Nationalsozialismus aber genauso nach Europa zurück wie Paul Hindemith. Bert Brechts Odyssee über Skandinavien und die Sowjetunion in die USA ist bekannt. Auch andere verschlug es in entfernte Weltgegenden. Etwa Erich Kleiber, der nach Argentinien ins Exil ging. Leo Kestenberg emigrierte zunächst nach Prag und später über Paris weiter nach Palästina. In Tel Aviv wurde er Generalmanager des Palestine Orchestra und wirkte daneben bis zu seinem Tod 1962 überwiegend als Musikpädagoge. Als ich am 4. April 1933 die Schweizer Grenze übertrat und weit von Deutschland in Zürich ankam, war mir zumute wie den Juden, die das Rote Meer heil durchschritten hatten, notierte Otto Klemperer nach seiner Flucht aus Berlin. Auch er ging später in die USA. Dirigierte nach 1945 aber auch wieder in Deutschland. Franz Schreker blieb in Berlin und starb bereits 1934. Alban Berg ein Jahr später in Wien, Oskar Bie 1938 in Berlin. Richard Strauss' Rolle im NS-Staat wird bis heute kontrovers diskutiert. Er starb 1949 in Garmisch-Partenkirchen. Auch Jürgen Fehling arrangierte sich mit dem Regime, genau wie Herbert Ihring. Heinz Tietjen blieb bis 1945 Generalintendant der Preußischen Staatstheater und wurde 1948 erneut Intendant der Städtischen Oper, als der er 1954 von dem aus amerikanischem Exil zurückgekehrten Karl Ebert abgelöst wurde. Mischa Spoljanski ging ins Exil nach England. Paul Morgan wurde in Buchenwald ermordet. Max Ehrlich und Fritz Löhner-Beder in Auschwitz. Franz Leher blieb mit seiner jüdischen Frau in Österreich. Ob er sich für seinen Freund Löhner einsetzte, ist umstritten. Zu den ersten Opfern des Nationalsozialismus zählte Alfred Rotter, der im April 1933 im liechtensteinischen Exil bei einer versuchten Entführung durch nationalsozialistische Häscher mit seiner Frau ums Leben kam. Sein Bruder Fritz konnte entkommen. Er starb 1939 in einem französischen Gefängnis, wo er eine Strafe wegen Scheckbetrugs absaß. Harald Paulsen, der erste Mackie Messer aus der Dreigroschenoper, mutierte vom Brecht-Schauspieler zum glühenden Nationalsozialisten, der in diversen Propagandafilmen mitwirkte. Kurt Gerron, mit dem er den Kanonensong uraufgeführt hatte, wurde in Auschwitz ermordet. Carola Neher, die Polly der Uraufführung, emigrierte in die Sowjetunion und wurde dort ein Opfer des großen Terrors. Lotte Lenya, die Jenny verkörpert hatte, folgte ihrem Mann Kurt Weil nach Amerika. Dort setzte sie nach dem Krieg ihre Bühnen- und Filmkarriere fort und kümmerte sich nach dem frühen Tod ihres Mannes 1951 um dessen Nachlass. Versunken, Liebe, trunken, viel und schwer ich dir gehör ich. Du nur bist mein Glück, nur du. Sollst mein Leben hold umschweben, süß verschönen, zärtlich krönen. Du mein alles, mein Seelen. Oh, Sie hörten? Große Oper auf dem Vulkan. Die lange Nacht zum Musiktheater in der Weimarer Republik. Von Robert Sollich. Es sprachen Sabine Arnhold, Nina West, Frank Arnold und Mirko Böttcher. Ton Jan Fraune. Regie Beate Ziegs. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Es war auf dem Hochball in Petersburg. Rings den hafter Glanz, 4000 Lichter und frohe Gesichter, es jauchzen die Geigen betäubt. Ein wahrgewordener Mensch, Traum, tritt majestätisch in den Raum. Diese Türen schreiten, ein Wunder, das ein Gott erdacht, das mir das Blut erstarren macht, Christus nach allen Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die Treuhand. Die Treuhand ist das Symbol für einen Wirtschaftszusammenbruch, für eine Wirtschaftsabwicklung gigantischen Ausmaßes geworden. Mehrere Millionen Menschen haben dabei ihre bisherige Arbeit verloren und eine biografische Zäsur erfahren, von der sich zu erholen nicht für alle möglich war. Wir müssen uns das genauer angucken. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören. In der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.